Ja, das kann ich nur bestätigen und danke für die Einleitung und die Einladung. Ja, Thema heute Kritik des Gegenstandpunktes mit dem Zusatz anhand seiner psychologischen Theorie. Ich werde in meinem Vortrag relativ viele Zitate vom Gegenstandpunkt verwenden, also aus verschiedenen Quellen, und werde jetzt nicht immer dazu sagen, wo die herkommen. Wenn das irgendjemand interessiert, kann ich oder Sie natürlich gerne nachfragen. Ansonsten möchte ich auch nochmal verweisen auf die Textversion vom Vortrag. Die ist teilweise ausführlicher. Und wenn irgendjemand was nachlesen will, dafür sicherlich auch nochmal gut geeignet, weil man, wenn man was spricht, sind ja manche Sachen doch manchmal ein bisschen unsauber. Und der ist zu finden, oder müsste in den nächsten Tagen zu finden sein. Ich glaube, es ist gerade nochmal, ist jetzt wieder runter. Das ist schon online. Ist wieder runter? Ja, aber also sozusagen aber grundsätzlich auf der Seite von dem Falken Erfurt. Ja, das Thema heute eigentlich, was gar nicht so typisch ist für den Gegenstandpunkt, der sich ja sonst immer mit Kritik an Staat und Kapital vorzugsweise beschäftigt. Heute soll es gehen um die psychologischen Überlegungen, die dahinter stehen. Und auch wenn das ein Thema ist, was sonst vom Gegenstandpunkt nicht so oft explizit angesprochen wird, würde ich sagen, es ist ein relativ wichtiges Thema. Und das steht auch insofern immer dem, was Sie sonst an Theorie machen, steht immer dahinter, weil das, was Sie kritisieren, ja darauf abzielt, einmal auch das zu verstehen, was Leute für ein Bewusstsein haben, was Leute für Willensinhalte und für Gründe für diese Willensinhalte haben. Und außerdem ist es ja relevant dafür, was es bedeutet, Leute von falschen Gedanken abzubringen und Leute dazu zu bringen, dass sie eine kommunistische Kritik oder Ähnliches übernehmen. Außerdem glaube ich, dass wenn man sich mit dem, was der Gegenstandpunkt so sich als Psychologie oder als rationelle Psychologie vorstellt, dass man daran relativ gut auch allgemeiner sehen kann, wie Denken beim Gegenstandpunkt gehandhabt wird und was das für eine Rationalität ist. Und ich würde meinen, dass das, dass die Art des Denkens, die Art der Rationalität beim Gegenstandpunkt auch was Problematisches hat, insofern als sie der Intention des Gegenstandpunktes, also Leiden abzuschaffen, Bedürfnisse zu befriedigen, auch entgegenläuft, weil dieses Denken, diese Rationalität eine ganz schöne Härte sowohl gegen sich als auch gegen andere Leute beinhaltet. Also in dem Sinne ist die Kritik auch nicht nur was von außen an den Gegenstandpunkt herangetragen wird, sondern die Kritik ist immanent. Und was man vielleicht auch davor noch sagen sollte, ist, also es geht heute um den Gegenstandpunkt und die Sachen werden an Zitaten vom Gegenstandpunkt versucht zu kritisieren. Gleichzeitig glaube ich, dass das, was der Gegenstandpunkt so macht an Theorie, nicht einfach nur die Theorie einer zufälligen Gruppe ist, die also irgendwie was Zufälliges ist. Man könnte auch genauso gut irgendwie anders denken und dann wären andere Sachen dran problematisch, sondern ich glaube, dass in ganz vielen Stücken das, was der Gegenstandpunkt an Kritik produziert, wirklich notwendig ist, also dass die Übergänge in den Gedanken notwendig sind. Und dass es sich, um das vielleicht allgemein zu sagen, bei der Art von Theorie und Denken, für die der Gegenstandpunkt steht, um eine bestimmte Art von Mündigkeit handelt, aber auch nicht nur eine zufällige, sondern eine Art zu denken, die in Mündigkeit selbst schon angelegt ist. Also wenn man Mündigkeit versteht als die Fähigkeit, sich selbstständig seines eigenen Verstandes zu bedienen, dann steckt da einmal drin, dass das Denken selbstständig vonstatten geht, also dass es sich abdichtet gegen Äußeres, also man nicht einfach blind die Meinung und die Position anderer übernimmt, aber auch, dass es sich nach innen abdichtet, dass man nicht einfach den eigenen Assoziationen oder den eigenen Wünschen im Denken folgt, sondern da eine gewisse Souveränität dagegen hat. Und andererseits, sich seines Verstandes zu bedienen, meint ja, dass man nicht einfach nur vor sich hin denkt und assoziiert, wie man gerade will, sondern dass man dabei den Regeln der Logik zumindest folgt. Und das bedeutet ja ganz grundlegend sowas wie, dass man die Urteile, die man hat, einstimmig aufeinander bezieht, also dass man Widersprüche ausräumt, dass man in dem, was man denkt, Widerspruchsfreiheit herstellt. Und in diesem die einzelnen Urteile, die man hat, aufeinander beziehen, da eine Einstimmigkeit herstellen, steckt immer schon die Tendenz zum System drin, die dann beim Gegenstandpunkt sehr radikal in Erscheinung tritt. Und als dieses rationale System, für das heute, man kann sagen, stellvertretend der Gegenstandpunkt steht und kritisiert wird, dieses rationale System kennt ihr Gegenteil nicht mehr, also kennt nicht mehr das unselbstständige Denken, was sich nicht gegen äußere und gegen innere Einflüsse abdichten kann. Deswegen nimmt dieses Denken einfach an, dass das Denken und Wille frei sind, also eine Grundlage von Mündigkeit nicht hergestellt werden muss, sondern besteht. Das ist ein Fehler, das wird der erste Teil sein. Damit versäumt der Gegenstandpunkt notwendig, dass Mündigkeit etwas ist, was herzustellen wäre und was zu stärken wäre, weil darin die Möglichkeit liegt für individuelle wie für gesellschaftliche Befreiung. Der Gegenstandpunkt nimmt Mündigkeit aber schon als im Grunde hergestellt an, deswegen geht es ihm, diese zu stärken. Das wird der zweite Teil sein, den werde ich relativ kurz halten, der ist im Text nochmal ausführlicher nachzulesen, wenn das jemanden interessiert. Und außerdem versäumt der Gegenstandpunkt nicht nur die positive Seite von Mündigkeit, sondern auch die negative Seite von Mündigkeit, also die Härte gegen sich, die Härte gegen andere, die rationales Denken bedeutet, und damit kann der Gegenstandpunkt diese Härte auch nicht zurücknehmen in der Reflexion, sondern muss sie selbst im eigenen Denken wieder reproduzieren. Das wird der dritte Teil sein. Jetzt komme ich zum ersten Teil, also zur Kritik, erstmal zur Darstellung dessen, was sich der Gegenstandpunkt so als Psychologie vorstellt, und dann zur Kritik dessen. So, auch beim Gegenstandpunkt gibt es erstmal ganz grundlegend sowas wie Grundbedürfnis, also Hunger und Durst, aber auch sexuelle Anziehung kann einfach spontan auftreten, würden Sie sagen. Und natürlich gibt es auch Empfindungen und Gefühle. Bei Gefühlen sieht das Ganze schon wieder anders aus, also die sind nicht einfach da, sondern die entstehen, wenn man bestimmte Urteile hat über die Welt, und ergeben sich daraus, dass diese Urteile dann im Gefühl resultieren. Also das Gefühl ist, um es konkreter zu sagen, das Resultat des Vergleichs damit, wie ist die Welt beschaffen. Und was für ein Urteil habe ich, wie die Welt beschaffen sein sollte? Zitat: Die besonderen Arten des Gefühls, Freude, Furcht, Ärger, Trauer, Zuneigung, Scham etc., ergeben sich daher aus den beiden Seiten des Vergleichs, dem, was sich das Individuum als erwünschte Lage vorgenommen hat, einerseits, und der Bewertung der vorfindlichen Situation andererseits. Und dieses, was sich das Individuum vorgenommen hat, als erwünschte Lage, das ist dann eben das Urteil des Verstandes. Und Gefühle, noch ein anderes Zitat, sind damit nichts anderes als die, Zitat, zur Gewohnheit gewordenen und sich in unmittelbarer Form ohne die neuerliche Anstrengung des Gedankens betätigenden Urteile. Und um das an einem Beispiel klarzumachen, also damit ist sowas gemeint wie: Ich habe das Urteil, dass die eigene Nation eine gute Sache für mich ist. Und dann höre ich zum Beispiel die Nationalhymne, dann kommt ein nationales Symbol vor, das wäre dann die Lage, und mein Urteil ist positiv dazu, deswegen empfinde ich dann ein angenehmes Gefühl, wenn ich die Nationalhymne höre. Ja? Wenn du ein Zitat vorliest, kannst du ganz im Kopf das einordnen, also Zitat, Gegenstandpunkt, oder wenn es auch wieder auftaucht, ein Zitat so und so, also so ein bisschen so ordnen. Was zweites zu dem Zitat, das finde ich cool. So. Was war gerade das zweite Zitat? Eine Einordnung für das Zitat, wenn wir das zwei Zitate ohne Augenhand einordnen. Also alle. Du sagst, was Zitat, Gegenstandpunkt oder so. Oder Zitat, Autor, so und so. Also das ist ein bisschen abstrakt. Also alle Zitate, die ich vorlese, sind vom Gegenstandpunkt. Reicht dir das, oder soll ich noch dazu sagen? Also das, was dem Gefühl immer zugrunde liegt, ist ein Urteil. Das Urteil ist zur Gewohnheit geworden, und deswegen betätigt es sich automatisch im Gefühl. Das heißt aber auch, dass man es immer ändern kann. Also wenn man das Urteil ändert, dann ändert sich auch das Gefühl. Und das braucht erstmal Aufmerksamkeit, also man muss sich erstmal darauf konzentrieren, was man da für Urteile hat, muss sich mit denen auseinandersetzen und es braucht auch Zeit, bis sich das ändert. Also der Peter Decker berichtet zum Beispiel aus seiner eigenen Geschichte, dass es einige Jahre gedauert hat, bis er sich nicht mehr gefreut hat, als die Nationalhymne gespielt wurde. Aber sozusagen, was wichtig ist an der Stelle, ist, dass Gefühle schon eine gewisse, also sich automatisieren gegenüber dem Urteil und dem Gedanken, der zugrunde liegt, aber nicht davon loslösen. Also man kann darauf immer mit dem bewussten Denken, wenn man etwas anderes erkennt, kann man das immer ändern, das Gefühl. Also das hängt in dem Sinne voll am Urteil, das dem zugrunde liegt. Und die Gefühle oder die Bedürfnisse, die in einem existieren, die sind aber auch noch nicht das, was der Gegenstand vom Wille nennen würde, sondern der Wille, der ist erstmal unabhängig von dem Gefühl und kann sich auf das Gefühl, was er erstmal dann, weil es automatisiert ist, erstmal vorfindet, kann er sich beziehen mit seinen Gründen. Und der Gegenstandpunkt merkt an dieser Stelle, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Qualität eines Gefühls und dessen, was ein Wille ist, also ein Gefühl oder ein Wunsch, ein Bedürfnis, erstmal ganz unmittelbar, steigt erstmal in einem auf. Und der Wille ist dann das, wie man sich darauf bezieht. Und der Wille hat eher etwas Abschließendes. Und neben einer qualitativen Differenz kennt der Gegenstandpunkt natürlich auch eine inhaltliche Differenz, also dass der Wille anders lauten kann als das Gefühl und dass man sich willentlich gegen ein Gefühl stellen kann und dem auch entgegenhandeln kann. Und der Schluss, der beim Gegenstandpunkt an der Stelle vorliegt, ist, dass der Wille unabhängig ist vom Gefühl oder von anderen Wünschen, die in einem sind, und frei ist. Also nur von dem abhängt, wie das Ich sich dazu stellt, was das Ich sich als Wille und als Zweck setzt und welche Gründe es sich dazu denkt. Das ist ein Zitat. Ich will, und dadurch, dass ich sage, ich will ich irgendwas. So simpel ist das. Man muss sich das wirklich auch so tautologisch denken. Der freie Wille ist nur dieses, dass ich einen Inhalt will. Also worauf hier abgehoben wird, ist, dass die Instanz, die will, das ist erstmal das Ich und da gibt es erstmal nichts daneben, was dem notwendig etwas vorschreiben würde. Also und das ist in einem selbst ja tatsächlich auch erstmal so, wenn man das vorfindet, dass das, was man will, das will man selbst und da ist nicht irgendwie was Fremdes, was einem mit notwendigem Zwang irgendeinen Willensinhalt vorschreibt. Das ist soweit erstmal das, was es vom Gegenstandpunkt ganz grundsätzlich über Psychologie zu lernen gibt. Dazu ist einiges einzuwenden. Es mag zutreffen, dass Gefühle, oder viele Gefühle, Resultat von Urteilen sind, die man gefasst hat und dass man auch auf eigene Gefühle durch Urteile, die man ändert, einwirken kann und die verändern kann. Das mag zutreffen, aber Gefühle sind nicht einfach zu reduzieren darauf, dass sie eine Automatisierung von einem Urteil sind. Also das, was ein Gefühl ist, geht nicht auf, darin zu sagen, das ist die Folge von den Urteilen, die man gefasst hat. Zum Beispiel Scham würde der Gegenstandpunkt verstehen als etwas, was entsteht bei, Zitat, Abweichung seines Tuns von einer von ihm gebilligten Pflicht, was ein mit moralischen Maßstäben ausgestattetes Individuum voraussetzt. Und also die gebilligte Pflicht, das ist dann auch einfach nur frei gefasstes Urteil. Und das trifft aber, glaube ich, Scham nicht gut, weil Scham erstmal etwas ist, was vorrangig auftritt, wenn das, was man selbst tut oder das, was man selbst will, von dem abweicht, wo man weiß, dass es in der Außenwelt eine gebilligte Norm ist. Also es ist gar nicht notwendig, dass man selbst irgendeine Norm billigt oder übernimmt, damit man sich schämt, sondern da reicht es, dass man weiß, dass es in der Außenwelt präsent und man würde damit abweichen. Ja, man würde davon abweichen, wenn man dem entgegenhandeln würde. Und was da Was da viel, viel entscheidender ist, ist eine Angst vor Verachtung, dass andere einen verachten, wenn man was macht, was sich nicht gehört. Und also bei, umso mehr, glaube ich, ist das bei Kindern ersichtlich, wenn sich da sowas wie ein Schamgefühl und ein Bewusstsein dafür, was man so tut und was man nicht tut, entwickelt, dass es da nicht einfach darum geht, dass man sich irgendwelche Urteile einleuchten lässt und andere nicht. Beim Gegenstandpunkt ist es tatsächlich aber auch schon, wenn Kinder Urteile übernehmen und anfangen, sich zu schämen, ist das auch schon eine freie Entscheidung. Es schämt sich das Kind, welches, Zitat, moralische Forderungen als Berechtigte anerkennt und sein Sträuben gegen sie aufgibt. Also dieses Anerkennung und Sträuben aufgeben ist auch immer dann ein Urteil, was gefasst wird und was frei gefasst wird, auch beim Kind. Und aber genauso wenig, wie man als Kind einfach die Souveränität hat, sich da frei zu urteilen, die einem von der Außenwelt angetragen werden, zu stellen, so wenig hat man auch, wenn man erwachsen ist, einfach die Freiheit, sich gegen die Maßstäbe zu entscheiden, für die man sich schämen sollte. Also man kann nicht einfach sagen, wenn man erwachsen ist, das, wofür sich andere Leute schämen, das finde ich unsinnig, dann lasse ich das und dann schämt man sich nicht mehr, sondern Schamgefühl ist, dass es viel tiefer drin ist und dass man nicht einfach dadurch, dass man ein anderes Urteil fasst und sich mit seinem Willen darauf bezieht, ändern könnte. Und wenn dann, also wenn erstmal ein Schamgefühl ausgeprägt ist, und das ist es ja eigentlich bei allen Menschen, die in Gesellschaft sozialisiert werden, dann ist da das Gefühl, in dem Falle die Scham, auch wieder Ausgangspunkt von weiteren Urteilen. Also zum Beispiel, wenn man irgendwas eklig findet, wo irgendwas Abscheu hat, dass dann daraus relativ unmittelbar und nicht reflektiert, im Sinne von, da bezieht sich der freie Wille darauf, das Urteil daraus resultiert, ja, sowas tut man doch nicht, das gehört sich nicht. Es findet sich zum Beispiel bei Norbert Elias in dem Buch über den Prozess der Zivilisation, das ist der erste Band, findet sich so ein Unterkapitel, wo es darum geht, wie Leute es begründen, warum man bestimmte Sachen nicht tun soll. Also wo es um sowas wie Tischsitten geht, um Spucken, um Schneuzen, sich Hände abwischen und sowas. Und da ist beschrieben, dass bis Mitte des 18. Jahrhunderts es so war, dass es durchaus Normen gab, wie man sich zu verhalten habe, die aber erstmal damit begründet wurden, dass man sowas einfach nicht tut oder dass es anderen ein peinliches Gefühl bereitet. Also dass da Urteile und Gründe angeführt werden, die auf keinen Fall der Grund für dieses Gefühl sein können. Also sozusagen, etwas kann nicht peinlich sein, weil es peinlich ist. Also das ist zirkulär. Und da steht erstmal nicht sowas wie ein Urteil dahinter. Und dann erst nach Mitte des 18. Jahrhunderts kommen dann hygienische, also man könnte sagen rationale Begründungen für bestimmte Sitten auf. Und damit muss man aber auch sagen, dass das, was da als Grund dann dafür, warum man sich schämen sollte, angeführt wird, nicht der eigentliche Grund sein kann, sondern was später, was dazu tritt und diese Scham rationalisiert, also was dazu da ist, dass man die eigenen Urteile, die man hat, mit dem, was man als Gefühl erstmal unmittelbar und unabhängig von Urteilen hat, zusammenbringt und da im Fühlen und Denken eine Konsistenz herstellt. Also in Wirklichkeit trifft es gar nicht zu, dass Gefühle oder auch Wünsche einfach strikt getrennt sind von dem Willen, den man hat, sondern da finden ständig Übergänge statt, die sozusagen auch die Trennung überhaupt von Gefühl, Wunsch und Wille ist eine hergestellt. Also da gibt es das ist ein Kontinuum, also auf der einen Seite erstmal das, was ganz unmittelbar an einem aufsteigt und dann wirklich der bewusste Entschluss, wie man sich auf etwas bezieht, wie man handeln will, wie man sich zu äußeren Objekten stellt und sowas. Also eben war ja das Beispiel Scham oder Abscheu, aber auch sowas wie der Wunsch nach Anerkennung oder das Bedürfnis nach Liebe sind erstmal was relativ oft und sehr, sehr unreflektiert und sehr stark einfach in ein Willensurteil übergehen. Und erstmal würde ich sagen, steckt es auch in jedem Wunsch und in jedem Gefühl schon drin, dass er diese Tendenz hat, Wille zu werden. So erstmal jeder Zustand von Unbefriedigtsein, jeder Zustand von Leid zielt darauf ab, dass er sich aufheben will, also dass das Elend aufhören soll. Ja, sozusagen Will spricht Vergehen, kennt man ja auch. Und das ist erstmal, glaube ich, was wo ein Übergang sehr fließend ist und was auch sehr unreflektiert stattfindet. Und wenn man darauf aber bewusst reflektiert, was in einem ist und wie man sich dazu stellt, dann kann man auch begrifflich fassen, was man für einen Willen hat. Also dann ist es nicht mehr einfach der begriffslos aufsteigende Wunsch in einem, sondern es ist tatsächlich eine bewusste, eine verbal fassbare Intention, die man hat. Und als solche unterscheidet sie sich dann tatsächlich auch erstmal von dem, was da unreflektiert und unkontrolliert an Gefühlen und Wünschen in einem ist. Und diese Trennung ist ja auch das, worauf der Gegenstandpunkt beharrt. Aber diese Trennung ist halt nicht einfach so da, also die Trennung zwischen Wille und Gefühl, sondern die Trennung ist immer eine hergestellte. Also die braucht immer, dass ich eine Rechenschaft darüber ablege, was habe ich für Gefühle, wie will ich mich darauf beziehen, wie beziehe ich mich bewusst darauf. Und in diese Reflexion wird überhaupt erst die Trennung von Wunsch und Gefühl auf der einen Seite und bewusster Wille auf der anderen Seite hergestellt. Und der Gegenstandpunkt geht nun in der Theorie von dieser praktisch in der Reflexion hergestellten Trennung aus und setzt diese aber in der Theorie absolut. Also er sagt nicht mehr, dass es was hergestellt ist, sondern so ist das. So läuft das halt ganz normal in der Psyche ab. Und jetzt noch dazu, dass es für die Freiheit des Willens steht, dass man sich auch gegen Wünsche und gegen Gefühle entscheiden kann. Dazu ist erstmal zu sagen, dass jede Entscheidung, die sich gegen mein eigenes Gefühl und gegen einen eigenen Wunsch richtet, erstmal voraussetzt, dass man überhaupt reflektiert, dass man diesen Wunsch hat und sich bewusst dazu stellt, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Und zweitens setzt es auch voraus, dass der Wille eine gewisse Kraft aufbringt, um sich gegen den Wunsch und gegen das Gefühl zu entscheiden. Und dabei, die Kraft muss umso größer sein, je stärker auch der Wunsch, der dem entgegensteht, ist. Und also wenn man von Kraft spricht, dann heißt das ja schon, dass das was ist, was nicht einfach frei erzeugt werden kann. Also wenn der Wille einfach frei und willkürlich die Kraft, um sich gegen Gefühle, um sich gegen Wünsche zu entscheiden, aufbringen könnte, dann würde es an der Stelle auch keinen Sinn machen, von Kraft zu sprechen, weil dann wäre es einfach da. Also dann wäre es keine Schwierigkeit in dem Sinne. Die Schwierigkeit besteht aber real und in der Regel ist es so, dass dann diese Kraft, die notwendig ist für Willensentscheidungen, die sich gegen Wünsche richten, andere Wünsche als Kraftquelle herangezogen werden. Also, dass man sich gegen einen anderen Wunsch entscheidet, um einen anderen befriedigen zu können. Und damit bleibt aber auch das, was da dem Willen an Freiheit zukommt, also dass man abwägen kann, für welche Wünsche man sich entscheidet, dass man darüber reflektieren kann, was hat man für Gründe für den einen Wunsch, was hat man für Gründe für den anderen Wunsch. Die Freiheit, die da drin steckt, bleibt immer verwiesen auf das, was Freud das Lustprinzip genannt hat, also den Wunsch, Unlust zu vermeiden und Lust herzustellen und zu verewigen. Und davon kann sich auch der Wille nicht völlig frei machen, sondern darauf bleibt er bezogen. Überhaupt erst darin hat er auch seinen Entstehungsgrund. Also dass man, das, was ja irgendwie das reine Lustprinzip ist, aber also immer dem unmittelbaren Trieb hinterherrennen, einfach auf lange Sicht eben zu Unlust führt. Und es deswegen notwendig ist, sich auch ein Stück weit von eigenen Wünschen und eigenen Trieben zu distanzieren, um damit realitätsgerecht umgehen zu können und auf lange Sicht und bewusst ein möglichst großes Maß von Lust erleben zu können. Aber also sowas wie das Lustprinzip, also das Prinzip, möglichst angenehme Gefühle zu erlegen, sowas kennt der Gegenstandpunkt auch nicht mehr, weil er geht ja nur von freien Willensakten aus. Und freie Willensakte sind halt immer, weil sie frei sind, immer das Einzelne und nur der besondere Willensakt und hängen eben an nichts anderem. Und damit kann es auch kein allgemeines Prinzip mehr geben, also sowas wie Unlustvermeidung, Lusterzeugung. Das, was ich bis jetzt gesagt habe, das hat sich noch so relativ stark auf eigene Erfahrung bezogen und ich glaube, dass das auch durchaus legitim ist, damit zu argumentieren, weil das, was man als eigene Erfahrung hat, gar nicht einfach nur das eigene ist, sondern was andere Leute auch teilen und was selbst schon dadurch, dass andere Leute das auch haben, eine gewisse Allgemeinheit besitzt und deswegen auch durchaus ein legitimes Argument ist. dann würde das der Gegenstandpunkt ja an der Stelle aber deutlich anders sehen. Also einmal, weil er sagen würde, das ist gar nicht bei anderen Leuten, bei allen anderen Leuten so, also bei ihnen selbst zum Beispiel würden sie das ja leugnen. Und andererseits bei den Leuten, die behaupten würden, dass es so ist, dass der Wille nicht frei ist, würden sie sagen, ja, da ist der Wille auch frei, aber dann findet halt eine Umdeutung des freien Willens statt. Aber der Wille bei den Leuten ist schon trotzdem frei. Und deswegen habe ich mir an der Stelle noch zwei Belege aus der empirischen Welt der Psychologie rausgesucht, um zu zeigen, dass Urteile nicht einfach nur frei sind, sondern bedingt sind durch eigene Gefühle, durch Stimmungen, durch Wünsche. Und zwar das erste ist ein klassisches Experiment, wo Leute verschiedene Positionen zum Lesen gegeben bekommen. Also es geht um vier verschiedene Positionen. Sie sollen Texte lesen, davor wird gemessen, was haben sie für eine Einstellung dazu, danach wird gemessen, was haben sie für eine Einstellung dazu. Und die eine Gruppe bekommt dazu was Leckeres zu trinken und was Leckeres zu essen, und die andere Gruppe bekommt nur diese Texte. Wenn man sich dann anschaut, was danach rauskommt, dann sieht man, dass es einen signifikanten Unterschied gibt zwischen den beiden Gruppen. Also in der Gruppe, wo Leute nebenbei was zu essen und was zu trinken bekommen haben, die Meinungen, die in den Texten, die sie lesen sollen, vertreten werden, signifikant häufiger übernommen werden als in der anderen Gruppe. Was den Leuten natürlich selbst aber nicht bewusst ist, sondern die glauben natürlich, dass sie die Positionen übernehmen, weil sie sich für richtig halten, weil sie ihnen einleuchten. Und also sozusagen hier hat man, dass sich über das, was die Leute bewusst denken und was die Leute bewusst wollen, etwas durchsetzt, was ihnen selbst gar nicht bewusst ist. Aber in dem Moment, also sozusagen bei dem Experiment, wird es ja relativ klar, dass es keinen anderen Unterschied zwischen den beiden Gruppen gibt, als eben einmal die Zufuhr von Nahrung und von Trinken und in der anderen Gruppe eben nicht. Und also sowas, dieses Experiment steht ja eher so für vorbewusste Sachen, also vorbewusst in dem Sinne, dass man es in dem Moment, in dem man davon beeinflusst wird, nicht weiß, aber dass man es sich durchaus bewusst machen könnte, also dass man darauf reflektieren könnte, ja, das kann schon daran gelegen haben, dass ich dann nebenbei noch was Leckeres zu essen und was Leckeres zu trinken bekommen habe. Aber in Abgrenzung von Vorbewussten gibt es auch unbewusste Prozesse, also unbewusst in dem Sinne, dass da etwas auf den Willen und auf das Denken Einfluss nimmt, was nicht einfach bewusst gemacht werden kann, sondern was von einer Kraft wirklich im Unbewussten gehalten wird, von dort aber trotzdem wirkmächtig ist. Und das Prinzip von solchen Prozessen kann man sich relativ gut an dem Phänomen der posthypnotischen Suggestion veranschaulichen. Also posthypnotische Suggestion meint, dass Leute in Hypnose einen Auftrag bekommen, also zum Beispiel, sie sollen auf einem Tisch, der im Zimmer steht, die Vase verrücken, und dann wird die Hypnose beendet und die Leute wissen nicht mehr, dass sie diesen Auftrag bekommen haben, und trotzdem gehen sie aber zu dem Tisch und verrücken die Vase. Und wenn man sie dann fragt, ja, warum hast du das gemacht, dann geben sie in der Regel auch einen Grund dafür an, also sowas wie, ja, ich wollte, dass die Vase in der Mitte des Tisches steht, was ja aber offensichtlich nicht der eigentliche Grund ist, sondern halt dahinter steht halt der Auftrag, den sie in der Hypnose bekommen haben. Und also man sieht hier, dass trotz Wille und Bewusstsein sich unbewusste und vorbewusste Sachen über auch das, was bewusst abläuft, durchsetzen können. Und das ist erstmal, dass die Leute mit Wille und Bewusstsein, wie es immer beim Gegenstandpunkt heißt, durch die Welt laufen und sich auf Sachen beziehen, gar kein Argument dagegen ist, dass sich darüber auch was durchsetzt, was nicht einfach nur Wille und Bewusstsein ist, sondern etwas, was Stimmung, was Wünsche, was Ängste sind, denen gar nicht unmittelbar bewusst sein müssen. Also bis hierhin ging es mir darum zu zeigen, sowohl mit Bezug auf Erfahrung als auch in Bezug auf Empirie, dass der Wille, der bewusste Wille und das bewusste Denken beeinflusst sind durch Wünsche, Ängste, Stimmungen und so weiter, also darin nicht frei ist, sondern bedingt durch etwas anderes und Ausdruck von etwas anderem ist, und dass es damit auch nicht auf den konkreten Inhalt des Willens und nicht auf die konkreten Gründe des Willens ankommt, sondern dass dahinter das eigentlich Wesentliche, das eigentlich Bestimmende liegt. Und genau das, also dieses, das, was dahinter liegt, zu erforschen, das ist ja Gegenstand der Psychologie oder sozusagen also der Nicht-Gegenstandpunkt Psychologie oder der bürgerlichen Psychologie, könnte man ja auch sagen. Und darin, dass sie darauf hinweist, wie Wille und Denken bewusst, das bewusste Denken, der bewusste Wille beeinflusst sind durch anderes, widerlegt sie die Theorie des freien Willens, wie sie beim Gegenstandpunkt existiert. Aber andererseits, das, was der Gegenstandpunkt macht, also darauf hinweisen, dass menschliche Entscheidungen, der menschliche Wille und das menschliche Urteilen, dass es da eine Freiheit gibt, dass man reflektieren kann darüber, was man in sich hat, dass man sich dazu stellen kann, mit Urteilen darauf beziehen, dass man auch seine Urteile revidieren kann, darüber auch das eigene Fühlen ändert, also indem der Gegenstandpunkt darauf hinweist und darauf hinweist, dass darin Freiheit liegt, die Freiheit des Subjektes, sich selbst Wille und Gründe zu überlegen. Sozusagen, das trifft schon auch was. Und das kann man nicht einfach mit dem Verweis auf Vor- und Unbewusstes durchstreichen. Also dieser Satz, so banal wie er klingen will, also dass der Gegenstandpunkt sagt, ja, dadurch, dass ich sage, ich will ich irgendetwas, der trifft gleichzeitig schon was. Also das, was man will und das, was man denkt, das ist ja tatsächlich das eigene Ich. Also das wird einem nicht einfach in einem von irgendwas anderem diktiert und determinierend vorgeschrieben. Und also mit dem, was der Gegenstandpunkt macht, widerlegt er eigentlich umgekehrt auch den psychologischen Determinismus. Und das ergibt eine ziemlich paradoxe Situation, weil beide Seiten, die sich gegenseitig widersprechen, also auf der einen Seite die Psychologie, die Unfreiheit des Willens, und auf der anderen der Gegenstandpunkt mit der Freiheit des Willens, beide in der Kritik aneinander etwas treffen, sich aber eigentlich widersprechen. Also sozusagen die Widerspruchsfreiheit sagt, der eine Seite kann Recht haben und die andere nicht. Ich würde sagen, dass das, was da als Widerspruch von Positionen vorkommt, eigentlich ein Widerspruch ist, der schon in der Wirklichkeit des Willens liegt. Also dass der Wille sowohl ein Moment von Freiheit als auch von Unfreiheit hat. Und also tatsächlich im strengen Sinne von Widerspruch, also nicht, dass erst ein unfreier Wille und dann danach ein freier Wille kommt, oder dass bestimmte Aspekte der Psyche frei sind und andere unfrei sind, sondern dass tatsächlich immer Unfreiheit und Freiheit miteinander durchdrungen vorkommen in der Psyche. Und der Gegenstandpunkt, der auch der Widerspruchsfreiheit in der Theorie beharrt, also versucht, die Widersprüche im Denken auszuräumen, macht es eben darüber, dass er alle Phänomene, die für das Unfreie am Willen und am Denken stehen, aus der Theorie verbannt und nicht zur Kenntnis nimmt. Und damit den Widerspruch, der halt tatsächlich in der Wirklichkeit liegt, einfach nicht fassen kann. Und das führt dann zu den Unstimmigkeiten, die ich bis hierhin versucht habe zu kritisieren. Könnt ihr das tun lassen? Das macht mich korrekt. Also das führt dann zu den Unstimmigkeiten, die ich versucht habe, bis hierher aufzuführen, aber richtig problematisch wird es dann für den Gegenstandpunkt, wenn er sich mit Phänomenen beschäftigt, die noch stärker der Unfreiheit zuzuschreiben sind, als das, was man so alltäglich oder im politischen Bereich vorfindet, wenn man sich mit Willen und Denken auseinandersetzt. Also wenn es dann tatsächlich in den klinischen Bereich geht, wenn sie sich dann befassen mit Phobie und Psychose, habe ich hier als Beispiel rausgenommen, also Phänomene, wo ich sagen würde, wo unbewusste Wünsche und Ängste und Erfahrungen durchkommen und sich dann im Bewusstsein in den Symptomen deutlich machen. Und weil sich bei Phobie und bei Psychose die Unfreiheit einfach so stark zeigt in den Phänomenen, kann der Gegenstandpunkt auch in seiner Theorie davon nicht einfach über die Phänomene der Unfreiheit sind, hinweggehen, sondern muss die in die Theorie aufnehmen und versuchen, die zu erklären, aber das eben mit dem freien Willen, und das muss notwendig scheitern. Ja. Das ist ja auch total hart für Leute, die tatsächlich von Psychosomatik oder neurotischen Symptomen betroffen sind, weil das ja implizieren würde, dass das rein körperliche Äußerungen oder bewusste Handlungen dann sind von den Menschen. Das ist auch, das kommt nachher noch. Also das ist tatsächlich ziemlich hart. Also schon die Theorie, die jetzt kommt, steht eigentlich für diese Härte. Aber dann später kommt es nochmal sehr explizit. Also ich werde jetzt kurz sagen, wie sich der Gegenstand von so einer Phobie und so einer Psychose vorstellt. Erstmal zu der Phobie. Also die Phobie, die kommt laut Gegenstandpunkt daher, dass viele Menschen Aktivisten des erfolgreichen Anstandes sind. Wie sie das nennen, also dass Menschen sowohl das Urteil haben, dass sie anständig sein müssten, als auch, dass sie mit diesem Anstand erfolgreich sein müssten in der bürgerlichen Welt. Und das gelingt natürlich oftmals nicht. Und dann haben sie das Problem, dass sie ja eigentlich beides zusammenbringen müssten, also den Anstand und auch den Erfolg. Und wenn ihnen das nicht gelingt, müssten sie sich eigentlich schämen, und wenn sie das nicht wollen, dann brauchen sie eine Entschuldigung dafür, warum sie in dem Moment nicht erfolgreich gewesen sind. Also sie müssen sich mit irgendeinem Hindernis, müssen sie das eigene Versagen entschuldigen. Zitat: Ja, ich kann nicht, weil, und dann muss irgendein Scheiß kommen. Ein völlig frei erfundener Grund. Und da der Wille ja frei ist, kann er an der Stelle auch dann eine freie Auswahl treffen, was für einen Grund er sich überlegt. Zitat: Ein Mensch kann zum Beispiel sagen, er kann sich nicht auf die Prüfung vorbereiten, er kann nicht denken, weil er fürchtet sich vor Spinnen und weiß nicht, ob eine im Raum ist. Er ist an der Stelle natürlich noch, wenn man nur sagt, man kann sich nicht konzentrieren und man hat Angst davor, dann kann man sich damit vielleicht noch anderen Leuten gegenüber dafür entschuldigen, dass man nicht für die Prüfung lernen kann. Ist auch schon zweifelhaft, ob das klappt. Aber sich selbst gegenüber kann man sich damit nicht entschuldigen, weil man weiß ja, dass man da nur was vorheuchelt. Ja. Also ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber kannst du was dazu sagen? Mir ist noch nicht ganz klar, wie beim Gegenstandpunkt Wille bestimmt wird hinsichtlich der Frage, ob der reflexiv oder präreflexiv ist. Also wenn er präreflexiv ist, kann man sich schon selbst belügen. Und also würden Sie sagen, Wille ist auf jeden Fall was Bewusstes. Ja, aber es gibt ja auch präreflexives Bewusstsein als Konzept. Deswegen die Frage, ob die Unterscheidung. Was meinst du mit präreflexivem Bewusstsein? Ja, man kann ja, also Differenz zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Also reflexives Bewusstsein als Bewusstsein von Bewusstsein und präreflexives Bewusstsein als Bewusstsein von dem Handlungsunter. Mhm. Und wenn es einen präreflexiven Willen gibt, der nicht reflexiv wird, dann weiß man nicht um diesen Willen, hat ihn aber trotzdem. Das wäre die Frage, ob so ein Konzept beim GSP. Ich glaube nicht. Also wenn Sie von Willen sprechen, dann meinen Sie damit schon was Bewusstes. Also dass man schon selbst weiß, dass man diesen Willen hat. Okay, das ist immer selbstbewusst, weil es immer das Selbst ist, was sich willentlich zu den Dingen stellt, bewusst. Also sozusagen und als Selbst. Deswegen ist, glaube ich, immer Selbstbewusstsein. Ja, das wollte ich auch tun, und das ist ja nicht das Selbst. Nee, aber wird man das. Das war nur die Frage, ob die da unterscheiden oder nicht. Kenne ich nicht. Also an der Stelle, dann, wenn man nur sagt, man hat Angst vor Spinnen, um sich damit zu entschuldigen, besteht noch der Mangel, dass man sich damit sich selbst gegenüber nicht entschuldigen kann. Also braucht es noch einen weiteren Übergang, und der sieht dann so aus, Zitat: Wenn man sich dazu entschließt, Angst vor Spinnen zu haben, dann glaubt man sich das selber nur, wenn man sie auch hat. Dann hat man sie aber auch. Also an der Stelle so, man entscheidet sich bewusst dazu, Angst vor Spinnen zu haben, um sich dann damit entschuldigen zu können. Und dann hat man die Angst auch tatsächlich real. Dann tritt sie einem in einem als Angst gegenüber. Und damit kann man sich dann dafür entschuldigen, dass man zum Beispiel nicht für die Prüfung lernen kann und bei der Prüfung versagt. Das ist die Phobie, wie der Gegenstandpunkt sie sich vorstellt. Bei der Psychose, Psychose ist eigentlich gewissermaßen ähnlich. Da haben wir auch den moralischen, rechtschaffenen Menschen vor uns. Also der glaubt, seine ganzen Besonderheiten, die sind alle anständig, und für diese will er anerkannt werden von anderen. Also er will, dass andere diese Besonderheiten, die er selbst hat, zur Kenntnis nehmen und die positiv würdigen. Und in dieser Welt gelingt das auch ganz oft nicht. Und deswegen flüchtet sich dann der Psychotiker in eine Scheinwelt. Also er bildet sich dann zum Beispiel ein, er wäre Napoleon oder der UNO-General, das kommt gerne als Beispiel beim Gegenstandpunkt. Und dann sagen sie auch, ja, wenn er sagt, er ist das, dann ist er das auch. Also wenn er sagt, er ist der UNO-General, dann kommt ihm das tatsächlich auch so vor, also dann glaubt er sich das auch. Und somit verschafft er, Zitat, dem eigenen Bild von sich und der Welt lauter praktische Triumphe über die Objektivität. Also er hat dann diese Welt um sich drumherum, in der sein Bedürfnis danach, dass es einmal völlig um ihn und nur um ihn geht, befriedigt ist. Zitat, er macht sich mit Erfolg verrückt. Und auch dieses sich mit Erfolg verrückt machen, also das Verrücktmachen, was der Gegenstandpunkt ganz korrekt bestimmt als Zitat, sich nicht länger von den Kriterien der Vernunft bestimmen zu lassen, auch das ist beim Gegenstandpunkt ein freier Wille, ist eine freie Entscheidung, die man treffen kann und die man aber auch lassen kann, wenn man will. Also Phobie und Psychose, das sind gleichermaßen freie Entscheidungen des Willens und damit ist dem Gegenstandpunkt natürlich auch klar, dass da keine Therapie was helfen kann, sondern halt nur, dass man das Ganze halt mit seinem freien Willen wieder lässt. Zitat, es ist natürlich auch ein Akt ihrer Freiheit, es einfach zu lassen. Und das muss man jedem empfehlen. Seine Macken, die soll man einfach lassen, aus. Mehr kann man da nicht machen. Jetzt zur Kritik daran. Also wenn der Gegenstandpunkt es mit alltäglichen oder nicht klinischen Phänomenen zu tun hat, dann klappt die eigene Theorie des freien Willens noch mit einigem Ach und Krach, mit einiger Gewalt, wenn man da der eigenen Erfahrung und fremder Erfahrung antut und mit einiger Rationalisierung kann man da Sachen noch einordnen, weil Leute ja tatsächlich einen Grund dafür angeben können, warum sie die meisten Sachen machen. Also auch wenn das dann wieder nur Rationalisierungen sind, aber die können sagen, was sie da tun wollen und warum. Aber den Entschluss für eine Phobie oder für eine Psychose, den kann einfach niemand angeben und den geben die Leute ja auch selbst nicht an. Und damit steht hier der Gegenstandpunkt vor dem Problem, dass er selbst nämlich hinter dem Erleben und hinter dem Verhalten der Leute die eigentlichen Gründe dafür konstruieren muss. Also eigentlich, er macht hier genau das, was er sonst immer der Psychologie vorwerfen würde. Dass er nicht den bewussten Willensinhalt und das bewusste Erleben der Leute zur Kenntnis nimmt, sondern dahinter was konstruiert, damit die eigene Theorie eben noch hinhaut. Und dieses, dass man da was konstruieren muss, damit das eigene Verständnis einer rationalen Psyche noch hinhaut, das sagt der Peter Decker in seinem Vortrag über Psychologie auch relativ deutlich selbst. Zitat, man kann keine Angst vor Mäusen haben. Wenn man Angst vor Mäusen hat, dann hat man sich da offensichtlich was gewählt, was man für ein echtes Hindernis zu halten beliebt, weil es ist ja nicht so. Und wenn es nicht so wäre, dann frage ich mich ja wirklich, wo der Reiz von dem Scheiß liegen soll. Jetzt ist aber das Problem, dass das, was da der Gegenstandpunkt hier in Form von Peter Decker als den Reiz einer Phobie oder einer Psychose ausmacht, einerseits überhaupt nicht die Erfahrung der Leute trifft und andererseits an sich auch nicht plausibel ist. Also es ist überhaupt nicht so, dass jeder Mensch, der eine Phobie hat, sich selbst und anderen gegenüber damit entschuldigt und damit rumläuft und ständig anderen Leuten davon erzählt. Und es stimmt auch gar nicht, dass jede Phobie das Funktionieren beeinträchtigt. Also man kann auch durchaus mit einer Spinnenphobie für eine Prüfung lernen und die bestehen. Und eine Psychose, bei einer Psychose ist es auch nicht so, dass da das Primäre ist, dass die einem Anerkennung verschafft, sondern eine Psychose ist erstmal durch Angst gekennzeichnet, also beleidigende Stimmen oder Verfolgungswahn. Die haben relativ wenig mit Anerkennung zu tun. Also die Erklärung trifft hier die Sache gar nicht gut. Und gleichzeitig, wenn man die Erklärung, die der Gegenstandpunkt hier auffährt, wenn man die mal konsequent zu Ende denkt, dann kommt man auch zu einem ziemlich widersprüchlichen Ergebnis. Weil so wie die Phobie als auch die Psychose haben in der Form, wenn man sie mit dem freien Willen erklärt, eigentlich beide noch einen Mangel. Und zwar bei der Phobie. Wenn man da die Angst hat, wenn einem die Angst dann tatsächlich gegenübertritt, weil man sich dazu entschieden hat, dann weiß man ja aber, wenn das ein bewusster Wille ist, weiß man immer noch, was man für Gründe dafür hat und dass man sich nur dazu entschieden hat. Dann kann man sich aber selbst nicht damit entschuldigen, weil dann weiß man es ja noch, dann durchblickt man diese Heuchelei. Deswegen müsste eigentlich konsequenterweise dieser Wille und die Gründe, die man dafür hat, die müssten selbst vergessen werden, so dass man dann nur rein die Angst in sich hat. Und damit könnte man sich dann entschuldigen. Wenn aber der Wille vergessen werden würde, dann wäre das natürlich nicht mehr Wille, also dann könnte man nicht mehr bewusst und willentlich darauf zugreifen und den ändern, weil dann wäre er vergessen, dann wäre er weg. Und trotzdem würde er aber noch wirken. Und das, was dann die Wirkung davon ist, also die Angst, erlaubt es auch nicht, dass der Wille, der bewusst zurückbleibt, dass der einfach noch frei ist, sondern der wäre dann von Angst bestimmt. Also man hat sowohl das, was dann bewusst als Wille zurückbleibt, das wäre unfrei, als auch das, was vergessen ist, wäre unfrei, wenn man es nicht mehr korrigieren kann, weil es einmal festgelegt ist. Und bei der Psychose ist es so, wenn man sich einmal entschieden hat, sich nicht mehr den Regeln der Vernunft zu beugen und stattdessen lieber eine Scheinwelt zu erschaffen, Halluzinationen und Wahngebilde zu erleben, dann ist der Wille, der da zurückbleibt, auch nicht mehr frei, sondern der ist den Halluzinationen der mangelnden Realitätsprüfung unterworfen. Und der Wille, psychotisch zu werden, also mit dem man sich verrückt macht, der könnte auch nicht bewusst bleiben, weil wenn man das wüsste, also wenn man wüsste, ja, ich erschaffe mir gerade nur eine Scheinwelt, damit ich Anerkennung bekomme, dann würde das auch nicht funktionieren. Also zu einer Psychose gehört es gerade, dass man das nicht kann, dass man nicht darauf reflektieren kann, ob das gerade wirklich oder unwirklich ist, sondern dass man einfach so sehr im eigenen Bewusstsein getrieben ist von Wahn und Halluzinationen, dass diese Realitätsprüfung nicht mehr stattfinden kann. Und übrigens, wenn man sich von der Vernunft verabschiedet hätte, könnte man auch diesen Gedanken dann nicht mehr fassen, dass man gerade sich das alles nur einbildet, um sich Anerkennung zu verschaffen, weil das ja immerhin dieser Gedanke noch eine gewisse Rationalität innehat. Und das heißt, sowohl die Erklärung der Phobie als auch die der Psychose beim Gegenstandpunkt, die resultieren konsequent zu Ende gedacht auch in der Unfreiheit des Willens. Also das, was so bei alltäglichen Erfahrungen mit Fühlen und Wünschen, was da noch halbwegs funktioniert, auch zu einigen Unstimmigkeiten führt, das kann bei Phobie und bei Psychose spätestens nicht mehr gelingen. Einfach weil man da nicht mehr drum rumkommt, darum die Unfreiheit, die da drin liegt, zur Kenntnis zu nehmen. Man kann sie aber mit der Theorie des freien Willens nicht erklären. Und deswegen muss sich an der Stelle der Widerspruch, der eigentlich schon in der Wirklichkeit liegt, das Denken und Wollen sowohl im Moment von Freiheit als auch von Unfreiheit hat, dann, wenn die Unfreiheit umso stärker zutage tritt, dann muss sich dieser Widerspruch in der Theorie selbst wiederholen, wenn er sie nicht in der Wirklichkeit zur Kenntnis nimmt. Und also dieser Widerspruch ist natürlich dem Gegenstandpunkt an der Stelle nicht bewusst, sonst würden sie an der Theorie nicht festhalten, aber er steckt drin und das mit Notwendigkeit, wenn man versucht, Widerspruchsfreiheit in der Theorie zu wahren bei einem Gegenstand, der selbst widersprüchlich ist. Das war soweit der erste Teil. Jetzt würde ich zum zweiten kommen, was das ganz praktisch in der Agitation und sowohl in den eigenen Gruppen beim Gegenstandpunkt bedeutet. Das würde ich relativ kurz halten. Also der Gegenstandpunkt setzt immer schon eine Freiheit im Denken und im Wollen voraus, die höchstens tendenziell hergestellt werden könnte, aber nicht notwendig hergestellt ist. Und deswegen konzentrieren sie sich dann natürlich auch ganz vehement immer auf das, was die bewussten Inhalte von Willen und von Urteilen sind, also diese Fokussierung auf Argumente, die man ja vom Gegenstandpunkt kennt. Und dabei entgeht ihnen natürlich, dass auch bei, wenn sich Leute Urteile bilden über die Welt, wenn Leute Willen fassen, sowas eine Rolle spielt, wie dass man überhaupt nicht die Distanz hat zu den Objekten, mit denen man sich befasst im Denken. Also dass man sich zum Beispiel einfach mit den Verhältnissen, die da existieren, erstmal identifiziert und die als gegeben hinnimmt, dazu gar nicht den Abstand hat, dass man das hinterfragt und erstmal bestimmt, was das ist. Aber auch, dass der Gegenstandpunkt nicht mitbekommt, dass sowas wie Unlustvermeidung auch eine Rolle spielt, dass das durchaus, wenn man sich mit Sachen in der Außenwelt beschäftigt, dass da das eigene Denken und das eigene Erkenntnisvermögen dadurch beeinflusst wird, dass man nicht Sachen erkennen will, die einem vielleicht unlieb sind. Also dass man als ein Beispiel vielleicht, dass man Sachen, die eigentlich in einem selbst als Wünsche drinnen liegen, in die Außenwelt projiziert, und die dann in der Außenwelt wahrnimmt. Also sowas kann der Gegenstandpunkt alles nicht fassen. Und damit kriegt er natürlich bei aller Rationalität auch nicht mit, dass durchaus auch in den eigenen Gruppen, in den eigenen Lese- und Diskussionszirkeln auch ein Bedürfnis nach Anerkennung, nach moralischer Aufwertung und sowas eine Rolle spielt. Und ohne das weiter vertiefen zu wollen, will ich nochmal zwei Zitate vorlesen. Die sind, die findet man am Ende des Buches Die Psychologie des bürgerlichen Individuums. Das ist so eine Werbung, die der Gegenstandpunkt für sich selbst geschrieben hat. Da ist zu lesen: Der Genuss der Lektüre, also des Gegenstandpunktes, ist keiner des Selbst. Immerhin aber garantieren wir, das schöne Gefühl zu wissen, dass der Feind von außen kommt und nicht von innen. Und ein anderes Zitat, da versteht sich der Gegenstandpunkt selbst als, Zitat, ein politisches Magazin, das einen periodisch vom Fortschritt der äußeren Mächte unterrichtet und klarstellt, was man davon zu halten hat. Also das vielleicht zu dem Thema, dass man da auch bei sich selbst, weil man sie leugnet, Prozesse nicht wahrnimmt, die Mündigkeit entgegenlaufen. Und das aber wohlgemerkt halt an der Stelle selbst aus Mündigkeit heraus. Also um Widerspruchsfreiheit zu wahren, also sagen wir es ja, wenn die Voraussetzung von Mündigkeit ist, von mündigem Denken, nimmt man hier Prozesse, die eigentlich dieser Mündigkeit entgegenstehen, nicht mehr wahr. Und dadurch können die sich dann wieder auch einschleichen. Ach nee. Das war der zweite Teil. Jetzt würde ich zum dritten Teil kommen, also wo es darum geht, was hat diese Rationalität und diese Art von Mündigkeit, die der Gegenstandpunkt vertritt, was hat das mit Härte zu tun? Welche Härte bedeutet das? Der Gegenstandpunkt setzt immer schon voraus, dass das Denken und Wollen unabhängig ist. Und damit setzt er auch die Härte voraus, die notwendig ist, um das bei sich herzustellen. Und weil er das immer schon als normal voraussetzt, kann er natürlich auch nicht begreifen, dass das eine Härte braucht. Und damit werden Sachen, die eigentlich eher dem Fühlen und dem Wünschen zugeordnet werden sollten, oftmals einfach dann als Produkte von Urteilen behandelt, statt Phänomene, die dem Denken fremd sind und die was zu tun haben mit Sachen, die dem Denken vorgelagert sind. Und mit Gedanken geht man natürlich so um, dass man die prüft, ob sie richtig sind, und wenn sie verkehrt sind, dann werden sie halt kritisiert. Zum Beispiel bei der romantischen Liebe geht das so, dass die dann dem Gegenstandpunkt erscheint als eine Zumutung an die andere Person, weil man von dieser anderen Person als Ganzes, also für alle seine Eigenschaften, geliebt werden will. Und außerdem macht der Gegenstandpunkt bei Liebenden auch eine mangelnde Realitätsprüfung aus, denn das liebende Individuum, Zitat, führt sich allen Ernstes und im Widerspruch zu allem Augenschein so auf, als ob sein ganzes Leben von der Erfüllung abhinge, die ihm sein Spusi, also sein Verhältnis, zuteil werden lässt, beziehungsweise vorenthält. Also das, was der Gegenstandpunkt hier immer an Liebe ausmacht, ist, glaube ich, einfach tatsächlich was Irrationales, was aber einfach in der Liebe selbst schon drinsteckt. Also dass man die Person, dass man nicht schaut, was hat die andere Person für Eigenschaften, dann listet man das auf. Und dann bezieht man sich positiv darauf und dann resultiert daraus ein positives oder ein negatives Urteil über die andere Person. Sondern ich würde sagen, Liebe meint erstmal sowas wie, dass man über die andere Person als Ganzes ein positives Urteil hat und sich davon dann die Liebe zu den einzelnen Eigenschaften des Individuums ableitet. Und das natürlich nicht die rationale Prüfung ist, die ein durch und durch mündiger Verstand eigentlich vornehmen müsste. Und das, was dann beim Gegenstandpunkt zurückbleibt, wenn er dieses Irrationale durch das Rationale ersetzt, also durch die positive Wertung von Eigenschaften, und davon kommt man dann zu einem positiven Verständnis der Person. Dafür steht vielleicht ein Satz von Peter Decker, der da sagt: Frauen argwöhnen immer, dass sie um ihrer Schönheit willen geliebt werden oder um des Sex willen. Da möchte man immer sagen, ja, was denn sonst? Und so wie der Liebe geht es dann beim Gegenstandpunkt auch dem Bedürfnis nach Sinn. Also das Bedürfnis nach Sinn, um das abzukürzen, ist natürlich nicht durch und durch rational und ist Philosophie und deswegen verkehrt. Genauso gibt es dann eine Kritik an der Moral. Da werde ich am Ende nochmal was zu sagen. Und es gibt auch eine Kritik an dem Bedürfnis nach Glück. Die sieht dann so aus, Zitat: Das Streben nach Glück ist nämlich kein Interesse, sondern schon wieder eine totalisierende Philosophie. Also das Bedürfnis nach Glück, das gibt es eigentlich gar nicht, das denkt man sich aus, weil das, was es gibt, das ist die Befriedigung von konkreten Interessen, aber nicht eine abstrakte Befriedigung überhaupt. Zitat: Jeder Zweck befriedigt nur das Interesse oder Bedürfnis, dem er sich eben verdankt. Und auch das Bedürfnis nach Anerkennung ist verkehrt, weil das Bedürfnis nach Anerkennung ist erstmal inhaltsleer, also da will man als Person anerkannt werden, da will man aber eigentlich gar nicht wirklich irgendwas, also zum Beispiel nicht, wie man was zu essen will oder ein schönes Haus will. Und damit ist ein Bedürfnis nach Anerkennung auch nur verstanden wird als eine Deutung des moralischen Individuums, also das dann für seine moralische Besonderheit anerkannt werden will als Person. Damit versteht man dann natürlich auch alle Kränkungen und alle Demütigungen und alle Nichtachtungen, die Personen so erfahren, die Erfahrung von Austauschbarkeit dann auch nur als verkehrte Deutungen der Menschen und gar nicht als eine tatsächliche Brutalität, die ihnen da in der realen Welt entgegenschlägt. Weil es gibt ja so gesehen keinen materiellen Schaden. Deswegen fragt sich auch Karl Held, warum soll man denn einen anderen Menschen nicht anschreien? Da tut man ihm doch nichts. Und das, was ich jetzt hier, glaube ich, schon angedeutet hat, also dass es eine ziemliche Härte ist, einfach mit einer inhaltlichen Kritik an Sachen ranzugehen, die nicht einfach nur Gedanken sind, sondern etwas, ich nenne es mal Vorgedankliches, auch in sich haben, das wird dann besonders deutlich, wenn es um psychische Probleme geht und dessen Abhandlung durch den Gegenstandpunkt. Da nimmt sich der Gegenstandpunkt genauso wenig in seiner kritischen Prüfung und Kritik zurück. Denn, Zitat, solange sich die Geschädigten der bürgerlichen Ordnung als lauter kleine Ensembles der gesellschaftlichen Verhältnisse aufführen, haben sie logischerweise auch Gegenstand der Kritik zu sein. Und die sieht dann ungefähr so aus, dass man psychische Probleme versteht als, Zitat, die Defekte, welche bürgerliche Individuen sich anerfinden. Und weiterhin kann man dann lesen, zu dem Zweck, Anerkennung zu bekommen von anderen Leuten, sich selbst zu behaupten in der Welt, bestenfalls zu erreichen, dass, Zitat, andere einen als exquisiten Problemfall würdigen und mit ins Bett nehmen. Also für den Gegenstandpunkt ist alles, was in den Bereich psychisches Leiden fällt, eigentlich eine relativ kalkulierende Heuchelei des bürgerlichen Individuums. Und deswegen an der Stelle sind sie dann auch konsequent, sollte man die leidenden Menschen einfach, Zitat, eines idiotischen Umgangs mit seinen Rechten und Pflichten beschuldigen und ihn nicht therapeutisch dafür entschuldigen, dass er so bescheuert durch die Welt tigert. Weiterhin weist der Gegenstandpunkt, Zitat, die gesellschaftlichen Verhältnisse, jedenfalls sind es nicht, die dem Selbstmörder die Hand führen. Dafür brauche es schon die Spinnerei des bürgerlichen Individuums. Also man hat es ja eigentlich so, dass worunter man leiden kann für den Gegenstandpunkt, das sind materielle Schädigungen. Die materiellen Schädigungen, die kommen von Staat und Kapital. Die lassen sich ableiten. Das, was sich nicht ableiten lässt, was sich erstmal in den Leuten, stärker in den Leuten abspielt, das ist irrational, das ist bürgerlich und steht eigentlich der Revolution ziemlich im Wege. Zitat, es, also seine psychischen Beschwerden, soll man lassen und sich gefälligst für die wirklichen Kräfte der Welt interessieren. Das ist bedeutsam genug. Also und gerade dieser letzte Satz, also das soll man lassen, mal gefälligst das tun, was wir so den lieben langen Tag machen. Da finde ich, ist dann der Gegenstandpunkt entgegen seinen sonstigen Veröffentlichungen gar nicht so rational, sondern da, finde ich, kommt eine ziemliche Wut auf das Irrationale bei den Leuten, die da an sich selbst statt an der Welt, woran sie doch eigentlich leiden sollten, leiden. Und deswegen an der Stelle auch eine kurze psychologische Überlegung dazu, was das vielleicht bedeuten kann. Bei sich selbst hat der Gegenstandpunkt ja ständig zu tun Also sozusagen das, wie die Leute beim Gegenschnappen sich verstehen, das ist ja ein rationales, das ist ein zwecksetzendes, ein sehr, sehr stabiles Ich, mit dem sie da Tag ein, Tag aus zu tun haben und umgehen. Und dafür muss man sich natürlich auch immer von den eigenen Wünschen, von den eigenen Bedürfnissen so weit distanzieren können, dass man das, was man selbst tut, noch als freien Willen versteht. Und das setzt einiges an Härte gegen sich selbst voraus, sich da ständig von seinen Bedürfnissen, von seinen Wünschen erstmal abzutrennen, also sozusagen in der Trennung von Wille und Gefühl, von Wille und Wunsch, auch wenn man dann möglicherweise trotzdem dem Wunsch nachgeht. Und diese Härte, die das braucht, die sie bei sich selbst aber nicht wahrnehmen, an diese Härte werden sie, glaube ich, erinnert, wenn sie dann bei anderen merken, dass da das Irrationale schon noch eine Rolle spielt, dann werden sie an das, was in ihnen selbst auch durchaus als Irrationales vorhanden ist, als eigenes Leiden, als eigene Erfahrung von Schwäche, was aber im Bewussten nicht zugelassen wird, an das werden sie erinnert. Und so, wie sie es in sich selbst abwehren, werden sie es nochmal außerhalb von ihnen, an anderen Leuten, an den Irrationalen, den Unvernünftigen an. Und das, was diese Projektion der Irrationalität und die Bekämpfung der Irrationalität an anderen, was das für einen selbst taugt, besteht darin, dass man die Härte als was Normales betrachten kann, dass so wie der eigene Wille, so wie das eigene Denken beschaffen sind, dass einem das als was Unmittelbares, was unmittelbar gegeben ist, nicht als was Hergestelltes erscheint. Also nicht etwas, was man sich aneignen musste, was man sich in einem schmerzvollen Prozess aneignen musste. Etwas, was durch gesellschaftliche Zwänge bedingt und entstanden ist, also damit man flexibel auf äußere Anforderungen reagieren kann, also sowohl im Denken, also dass man sich von äußeren Objekten abtrennt und sich frei darauf bezieht, um damit umgehen zu können, in der Beherrschung der äußeren Natur, als auch beim Willen, dass man sich von dem, was in einem selbst vor sich geht, und die Bedürfnisse, die gerade nicht angebracht sind, unterdrücken zu können und vielleicht auf einen anderen Zeitpunkt verschieben zu können oder ganz unterdrücken zu können, weil sie nicht mit gesellschaftlichen Zwängen und Normen konform gehen. Also all sowas, dieses Gewordensein des eigenen Willens und des eigenen Denkens, das gesellschaftlich Gewordensein, das kennt der Gegenstandspunkt nicht und kann er so gesehen auch nicht kennen. Aber also das, was hier psychologisch... Dass das eigene Denken und das, der eigene Wille was Gewordenes sind. Also dass das gesellschaftlich bedingt ist durch gesellschaftliche Zwänge und sozusagen sich lebensgeschichtlich erst entwickelt hat. Also dass er das nicht verstehen kann, würde ich sagen, hat einerseits psychologische Gründe, was ich eben kurz versucht habe auszuführen. Und andererseits könnte man das ja aber durchaus bezeichnen als eine ziemlich große Leistung der Rationalisierung. Und Rationalisierung ist einerseits natürlich ein psychologischer Begriff, andererseits steckt da auch rational drin und verweist es darauf, dass da was rational gemacht wird. Und deswegen ist es auch an der Stelle sinnvoll, mal dem rationalen, also dem inhaltlichen Gehalt der Aussagen nachzugehen und zu schauen, warum der Gegenstandpunkt auch nicht inhaltlich dazu in der Lage sein kann, die gesellschaftliche Bedingtheit des eigenen Wollens und des eigenen Denkens zu fassen. Um das vorwegzugreifen, wenn die Rationalität einmal so sehr zum System geworden ist, wie sie das beim Gegenstandpunkt ist, dann ist diese Rationalität nicht mehr dazu in der Lage, sich selbst als etwas Gewordenes zu begreifen, zumindest nicht ohne gegen ihr eigenes Prinzip die Widerspruchsfreiheit zu verstoßen. Dafür stehen die folgenden Zitate. Das erste ist aus einem Vortrag zur Kritik der Soziologie entnommen. Da geht es darum, die Soziologie, die sagt, einerseits der Mensch ist geprägt durch die Gesellschaft, andererseits prägt der Mensch die Gesellschaft durch seine Entscheidungen. Und dagegen sagt der Gegenstandpunkt, Zitat, wenn es so ist, dass die Menschen die Gesellschaft selbst machen, dann sind sie nicht geprägt oder determiniert durch die Gesellschaft. Dann sind sie ja die Subjekte dieser Verhältnisse. Oder es stimmt die Aussage, die Menschen sind geprägt durch die Gesellschaft, dann haben sie aber die Umstände, die sie prägen, nicht selbst gemacht. Also man hat hier ganz klar, es ist entweder das eine oder das andere, aber nicht beides gleichzeitig. Und da der Gegenstandpunkt, der weiß ja das Denken und das Wollen, das ist ja frei, damit wissen Sie dann, natürlich ist es nicht geprägt durch Gesellschaft, weil das wäre ein Widerspruch. Und überhaupt wäre es auch ein Widerspruch, überhaupt unabhängig von Gesellschaft, das eigene Denken als etwas Gewordenes, etwas durch anderes Bedingtes zu denken, weil da müsste das Denken zweimal vorkommen, oder da muss tatsächlich auch das Denken zweimal vorkommen. Einmal als das Denken, was erkennt, was ist, also gewissermaßen als etwas Absolutes, was dazu in der Lage ist, Wahrheit zu erkennen und Wahrheit zu setzen, und andererseits als was Relatives, also als etwas, was auch anders sein könnte, was an anderem geworden ist, was nicht absolut notwendige Gesetzmäßigkeiten hat. Zitat: Die zu prüfende Sache kann nicht zugleich Prüfinstanz sein. Und auch eine Entwicklung hin zur Freiheit des Willens und zur Freiheit des Denkens ist nicht möglich, weil wenn man denken würde, dass Freiheit ein Resultat ist, was am Ende von einer langen Entwicklung steht, also ausgehend davon, dass es erst unfrei ist und dann langsam Freiheit sich entwickelt, das würde ja auch voraussetzen, dass man eine Gleichzeitigkeit denkt von Unfreiheit und Freiheit für eine gewisse Zeit, also dass es erst Unfreiheit ist und dann entwickelt es sich langsam hin zur Freiheit, wenn man nicht denken will, dass es erst Unfreiheit ist und dann schlägt es an einem Punkt völlig in Freiheit um, was ja aber nicht wirklich plausibel ist. Und deswegen, das kam ja vorhin schon mal, nimmt der Gegenstandpunkt ja dann auch tatsächlich schon bei Kindern an, dass das, was die denken und das, was die wollen, frei ist. Nicht durch Wünsche oder durch das, was die Eltern sagen, bedingt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eine Abtrennung von Subjekt und Objekt. Da gilt auch, entweder die Trennung von Subjekt und Objekt ist oder sie ist nicht. Wenn die nicht ist, dann kann man auch nichts über anderes wissen. Also man weiß ja, es ist getrennt, man kann ja andere Sachen angucken und damit sozusagen ist die Sache da auch klar. Also Zitat, das Subjekt ist das Subjekt und die Welt ist die Welt. Und all diese notwendigen Widersprüche an der Stelle tatsächlich, wenn man sich mit solchen Sachen befassen will, sind für den Gegenstandpunkt ein Argument dafür, sich nicht mit solchen Sachen zu beschäftigen, weil für den Gegenstandpunkt ist eine Erklärung das gleiche wie eine Ableitung, und ableiten lassen sich diese Sachen tatsächlich nicht einfach so klar, wie das bei, wenn man sich anschaut, wie funktioniert ein Staat, wie funktioniert der Kapitalismus und so, da kommt man mit Ableitungslogik relativ weit. Bei solchen Sachen funktioniert das schon nicht mehr. Also wie sich dann dieser gesellschaftliche Zwang, den Sie ja tatsächlich in Ihren Theorien auch oftmals gut bestimmen, wie sich das dann im Verhältnis von dem eigenen Willen und vom eigenen Denken zu Wünschen niederschlägt, wie sich das in der Rationalität und im Denken niederschlägt oder im Verhältnis vom Subjekt und Objekt, das können Sie dann halt alles nicht mehr fassen. Das ist nicht mehr so sauber und widerspruchsfrei ableitbar. Und damit ist dann Gesellschaft für den Gegenstandpunkt tatsächlich der äußere Feind, wie das ja vorhin hieß. Also Gesellschaft ist außen und man selbst als Subjekt ist im Grunde dagegen gefeit. Also außer natürlich, dass von außen Zwänge an einen herankommen, man muss denen genügen. Aber in dem, was man als ist, also sozusagen die eigene Subjektivität, die ist erstmal nicht gesellschaftlich bedingt. Und in dem der Gegenstandpunkt jede gesellschaftskritische Reflexion auf die eigene Subjektivität abwehrt, entgeht ihm auch, dass eigentlich der eigene Blick auf die Welt, in dem sowas nicht vorkommt, dem des vermeintlichen Feindes gar nicht so unähnlich ist. Also das Denken beim Gegenstandpunkt durchaus oftmals auch immer auf Verwertung schielt. Und sich darin also gesellschaftliche Funktionalität auch krass niederschlägt. Der Gegenstandpunkt weiß aber nichts von alledem und sagt, Zitat, dass das Abstrahieren des Verstandes zur Natur des Denkens gehört. Ja, man kann auch andere Sachen lesen, die immer so den Klang haben, ja, so geht halt die Logik. Also sozusagen, so ist das halt. das weiß man ja auch irgendwie von sich, wie halt so richtiges Denken geht. Und aber halt das mit der, dass es eine Natur von Denken gibt und das Denken etwas Selbstverständliches wäre, das ist halt einfach verkehrt. Also das animistische Denken bei verschiedenen indigenen Völkern oder auch das Denken von Kindern, das ist viel stärker durch Wünsche und durch Assoziationen geprägt, als nur durch Abstraktionen, durch logische Zusammenhänge, durch Rationalität. Und auch Leute, die dazu in der Lage sind, logisch zu denken, auch für die braucht es erstmal eine Anstrengung. Also man muss da die eigenen Assoziationen, die eigenen Wünsche, mit denen man da in sich zu tun hat, muss man so lange, wie man logisch und der Logik nach korrekt denken will, erstmal aus einem selbst verbannen und unterdrücken, damit man halt der Notwendigkeit des logischen Gedankens folgen kann und nicht der Bahn der eigenen Assoziationen und der eigenen Wünsche. Und so wirklich verbannen lassen die sich natürlich aber nicht die Prozesse, die nicht logisches Denken sind. Also wenn man müde ist, dann kommen natürlich eher assoziative Sachen durch. Oder wenn man träumt, ist es natürlich auch nicht alles rational geordnet, sondern überwiegen Assoziationen und Wünsche. Und ja, als anderes Beispiel habe ich noch aufgeschrieben, den Witz. Also wenn man auch ganz bewusst im Tagesleben einen Witz macht, und also Witz, würde ich sagen, hat immer was von Unsinn, von Verstoß gegen die Logik, ist in seinen Bahnen, wie der Witz geht, assoziativ oder durch Wünsche geprägt, dann ist es auch eine deutliche Erleichterung, mal aus dieser Logik, die man sonst so braucht, ausbrechen zu können. Und das, würde ich sagen, bedeutet das Lachen an der Stelle. Also die Befreiung von etwas, was man sonst sich ständig auferlegt. Also logisches Denken ist gar nicht einfach was unmittelbar gegeben ist, sondern das setzt immer voraus, dass es unmittelbar, das setzt immer voraus, dass es individuell in den denkenden Leuten zustande kommt. Und gleichzeitig ist logisches Denken aber auch nicht darauf zu reduzieren, also dass man das einfach psychologistisch fasst, dass man sagt, der Satz vom Widerspruch zum Beispiel so versteht, dass nicht zwei sich widersprechende Aussagen in einer Person, in einer Psyche gleichzeitig als richtig anerkannt werden können. Also sozusagen so ist logisches Denken auch nicht zu fassen. Also am Satz vom Widerspruch zu bleiben, dass zwei sich widersprechende Aussagen nicht gleichzeitig wahr sein können, das hat schon eine innere Notwendigkeit. Und das ist nicht nur, dass Leute das immer wieder so denken, was ja auch gar nicht stimmt. Also es gibt schon diese innere Notwendigkeit, auf die der Gegenstandpunkt beharrt. Aber und auch wenn ein Gedanke, insofern er logisch korrekt ist, auch nicht nur einfach ein zufälliger Gedanke ist, eines zufälligen Individuums, was irgendwann in Raum und Zeit existiert, sondern in seiner Allgemeinheit, in seinem logisch Übergreifen, ja auch über das konkrete Individuum hinausgeht, und ich würde sagen, auch zu sowas in der Lage ist, wie Wahrheit zu erkennen. Trotzdem bleibt das Denken immer auf konkrete Individuen bezogen. Also sagen, es ist einfach eine Voraussetzung. Also wenn es nicht konkrete Individuen gibt, die denken, dann kann es auch kein Denken geben. Und aber die konkreten Individuen, die es gibt und die es gegeben hat, das sind immer empirisch existierende Individuen und als solche sind sie immer gesellschaftlich vermittelt. Also stehen sie nicht außerhalb von Gesellschaft, sondern sind sie immer schon was gesellschaftlich Bedingtes und was gesellschaftlich Hergestelltes. Und Gesellschaft so, wie sie heute existiert, hat auch in sich selbst schon das logisch Übergreifende, was es dann ihren Individuen ermöglicht, in logischen und allgemeingültigen Bahnen zu denken. Also dadurch, dass die verschiedenen Arbeitsakte einstimmig aufeinander bezogen werden müssen, dadurch, dass sich unterschiedliche Akteure gegenseitig aufeinander verlassen müssen, es Sachen geben muss, die allgemein gelten, auf die man sich beziehen kann. Dadurch, dass Gesellschaft es von ihren Individuen verlangt, das Denken dementsprechend allgemeinen Gesetzmäßigkeiten anzupassen. damit ist überhaupt erst die Voraussetzung gegeben dafür, dass die einzelnen Individuen dann auch konkret dazu in der Lage sind, in ihrem Denken von bloß individuellen Wünschen und Assoziationen abzusehen und in ihrem Denken das übergreifende Logische herzustellen, was dann auch tatsächlich über sie als konkretes Individuum hinausgehen mag. Also ich würde logisches Denken hier auch verstehen als einmal was Absolutes, also was eine innere Notwendigkeit hat, eine innere Evidenz, und andererseits aber auch was als was individuell geworden ist und damit auch als was gesellschaftlich bedingt ist. Und das eine lässt sich gar nicht von dem anderen, abkoppeln. Der Gegenstandpunkt kennt hier aber natürlich nur die Notwendigkeit des Gedankens, also dann das sozusagen das sogenannte Einleuchtende, also das, was man sich immer dann mal einleuchten lassen soll. Und damit wird halt auch beim Denken der gesellschaftliche Charakter und die Härte und die Disziplinierung, die halt diese Rationalität bedeutet, das wird halt auch wird verkannt und damit halt auch vorangetrieben. Zitat: Wenn die Theorie mit einer Täuschung, angenommen dem Mythos, aufräumt, dann hat das schon wieder mit Gewalt nicht das Mindeste zu tun. Schon gleich nichts mit Denken, das sich selbst Gewalt antut. Es handelt sich vielmehr um die Beseitigung eines Widerspruchs des Denkens zu sich selber. Also hier ist Denken ganz klar als sowas verstanden, was mit Wünschen erstmal nichts zu tun hat. Also sozusagen, es stellt überhaupt keine Schwierigkeit dar, einen Widerspruch im Denken auszuräumen. Also sozusagen, was hat ein Widerspruch im Denken zu tun mit dem eigenen Fühlen und mit dem eigenen Wünschen? Das sind doch Sachen, die getrennt voneinander existieren für den Gegenstandpunkt. Und damit dann diese Realisierung von richtigem Denken, die sie ja bemüht sind voranzutreiben, meint dann natürlich auch, also das Denken auf allgemeine Regeln zu verpflichten, damit von bloß eigenen, bloß individuellen Gefühlen und Wünschen und auch Erfahrungen erstmal abzusehen. Und damit wird eigentlich, je rationaler das Denken wird, also je mehr es alles Individuelle und alles Spontane unterdrückt, desto stärker nähert es sich dann auch einer relativ interessen- und wunschlosen, einfach schematischen Informationsverarbeitung an. In der das einzelne, konkrete Subjekt eigentlich darauf reduziert wird, ein austauschbarer Träger zu sein einer allgemein gültigen Vernunft und dazu sozusagen praktisch passt es ja auch, dass man die Argumente, die man so hat, einfach lernen kann, also es da gar nicht eine Notwendigkeit gibt, die auf eigene Erfahrung, auf eigenen Schmerz zu beziehen und individuell für sich durchzuarbeiten, sondern das existiert schon als etwas außerhalb von einem, was man sich einfach als Subjekt aneignen kann. Also Wissen bleibt schon auf Interessen bezogen, insofern als es verstanden wird, als ein Mittel dafür, dass die eigenen Interessen zum Zuge kommen. Aber als solches bleibt es halt den Interessen vollkommen äußerlich und vollkommen von ihnen bereinigt. Zitat: Richtiges Denken hat seinen Grund im Interesse dessen, der Wissen braucht, damit er sich nicht täuscht und seine Anliegen nicht selber vermurkst. Und im Zuge dessen muss ich halt das Subjekt gegen alles, gegen alle individuellen Wünsche und Erfahrungen hart machen. Um diesem richtigen Denken folgen zu können, muss eigentlich ein wahnsinnig instrumentelles Verhältnis zu sich selbst entwickeln. Also auf der einen Seite diese wie auch immer gearteten Interessen, die man hat, und dann auf der anderen Seite muss man sich vollkommen dagegen hart machen, damit man sich mit denen in der Welt selbst behaupten kann. Und das, was sich oder die Härte, die sich durch das rationale Denken, durch Rationalität am Subjekt geltend macht und dem zusetzt, diese Rationalität verschont natürlich auch nicht das Objekt. Also weil Denken natürlich immer Denken eines Subjektes ist, aber auch immer Denken von etwas, also immer bezogen ist auf ein Objekt. Der Gegenstandpunkt wendet hier erstmal ganz allgemein ein, das Zitat: Praktisch macht sich das Denken am Seienden, dem ihm vorausgesetzten Nicht-Identischen, überhaupt nicht zu schaffen. Also das ist hier, die Sprache ist hier so, weil sich das auf kritische Theoriesachen bezieht. Ein anderes Zitat: Dabei tangiert Erkenntnis ihre Gegenstände gar nicht und es schadet ihnen nicht, erkannt zu sein. Und natürlich auch die Frage ist, also wenn man über innere Gegenstände redet, sowas wie das eigene Fühlen und das eigene Wollen, dann ändert die eigene Erkenntnis und die eigene Beschäftigung damit sehr wohl was daran. Also das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass dadurch, dass man darauf reflektiert, was man für Wünsche in sich hat, macht man auch schon was mit den Wünschen. Also ein reflektierter Wunsch ist ein anderer als ein Wunsch, den man nicht reflektiert. Also da macht sich das Denken sehr wohl an den Gegenständen zu schaffen. Aber auch an äußeren Objekten, würde ich sagen. Und das nicht erst, wenn dann das Denken tatsächlich zur Handlung schreitet, also wenn man tatsächlich die äußere Welt praktisch verändert. Und das, was das Denken mit den Objekten macht, ist natürlich nicht so zu verstehen, wie der Gegenstandpunkt das versteht und dann auch kritisiert. Zitat: Weder lässt sich eine Theorie des Bieres trinken, noch vertilgt sie den Gerstensaft. Also so, ja, das ist natürlich in dem Sinne richtig. Aber so ist es ja auch nicht gemeint, wenn man sagt, das Denken macht etwas mit den Objekten. Weil die Objekte, von denen man da redet, sind nicht einfach die Objekte an sich oder die Welt an sich, für sich existierend, sondern das sind immer Objekte schon als wahrgenommene, als gedachte. Und dabei, also dann bei dieser beim Wahrnehmen von Objekten, ist das Subjekt einmal passiv tätig, also dadurch, dass es Reize von außen registriert und aufnimmt, aber es ist auch aktiv, dadurch, dass es schon etwas von sich in das Objekt hineinlegt, um es überhaupt als Objekt haben zu können. Und Wahrnehmung von der äußeren Welt, Wahrnehmung von Objekten, ist überhaupt nur als beides zusammen zu denken, also dass sowohl Reize von außen kommen, also man nicht sieht einfach die Welt ausdenkt, wie sie ist, sondern tatsächlich Reize von außen kommen und die in ihrer Regelmäßigkeit auch darauf hindeuten, dass es da tatsächlich eine äußere, von einem unabhängig existierende Welt gibt und gleichzeitig diese aber nur dadurch in die Wahrnehmung kommen können, dass das Subjekt was mit ihnen macht, also als äußere Reize, halt irgendwie physikalische Vorgänge oder sowas, sind die Sachen gar nicht wahrnehmbar. Und so kennt man sie natürlich im strengeren Sinne auch gar nicht, sondern man kennt sie nur durch die Wahrnehmung. Also da muss das Subjekt einmal, muss es da einen Sprung geben von der einen Qualität in die andere. Also davon, dass es bloß physikalische und dann im Gehirn chemische Reize sind, zu der anderen Qualität, dass eine Wahrnehmung draus wird. Also dass man Sachen wahrnimmt, dass man die Welt in sich selbst nochmal aufrichtet. Und dabei muss gleichzeitig auch eine Ordnung stattfinden, die das Subjekt zu leisten hat. Also, dass nicht einfach nur die chaotischen Reize irgendwie existieren, sondern dass die Lichtreize schon zu Gestalten zusammengefügt werden, die Luftschwingungen, die von außen kommen, zu Tönen oder zu Sprache, dass man die Objekte als gleiche wiedererkennt und damit also eine Identität in sie hineinlegt. Bis dann hin zu sowas wie, dass man abstrakte und begriffliche Zusammenhänge in der äußeren Welt registriert, feststellt und dann auch in der Wahrnehmung schon in sie hineinlegt. Und natürlich sozusagen, dass bloß Individuelle, also nicht das, was irgendwie logisch übergreifend zu nennen wäre, also dass man natürlich auch in die äußere Welt Ängste und Wünsche und die eigenen Erfahrungen hineinlegt. Und weil Wahrnehmung von Objekten immer beides braucht, also sowohl das passiv Aufnehmende als auch das aktiv Hineinlegende des Subjektes. Und eine Wahrnehmung von einem Objekt gar nicht ohne das eine zu denken, sondern immer beides zusammenkommen muss, ist in der Wahrnehmung aber nicht mehr als was Getrenntes erscheint. Also ich kann am Objekt nicht mehr sagen, das ist tatsächlich das Objekt und das lege ich nur hinein. Sondern das ist halt notwendig, damit es überhaupt wahrnehmbar wird, immer schon beides miteinander verwoben. Erscheint aber in der Wahrnehmung nicht mehr als was Getrenntes, sondern erstmal unmittelbar als einfach das äußere Objekt, wie es halt ist. Und genau diesem Schein von Unmittelbarkeit in der Wahrnehmung erliegt der Gegenstandpunkt. Der Gegenstandpunkt kennt eigentlich überhaupt keine subjektive Vermittlung in der Erkenntnis. Und das geht so, dass das, was bloß individuell ist, also die eigenen Wünsche, die eigenen Erfahrungen, die werden aus der Erkenntnis herausgekürzt. Und das, was allgemein ist, also die Identität, also dass die Sache die gleiche ist, verschiedene Sachen gleich sind, also Abstraktionen, logische Zusammenhänge, die werden schon aus dem Subjekt ins Objekt hinein verlagert. Und weil man annimmt beim Gegenstandpunkt, dass das Abstrakte, das Logische nicht etwas ist, was das Denken an den Dingen stiftet, sondern schon in den Sachen selbst liegt, sieht man natürlich auch keinen Grund, das eigene Denken und die eigene Erkenntnis in Bezug auf die Objektivität in irgendeiner Weise zu relativieren. Und das gilt nicht nur für das Erkennen von Gesellschaft, sondern das gilt ganz allgemein für Erkenntnis und für Denken. Zitat: Wer urteilt, erfasst in den logischen Formen die Identität des Gegenstandes, der dem Denken vorausgesetzt ist. Anderes Zitat: Es ist die dem Denken eigentümliche Leistung zu wissen, was die Sache ist. Identität zwischen dem Erkennenden und dem Erkenntnisobjekt stellt das Denken insofern her, als der Erkennende am Ende weiß, was das Objekt ist. Er hat es im Kopf. Und an den Stellen, wo es noch nicht geht, also wo man noch nicht die äußere Welt vollständig in die eigenen Kategorien und Ableitungen und Gesetzmäßigkeiten fassen kann, Zitat, wo man das noch nicht kann, da merkt man, es fehlt Wissen. Also die Objekte, Objekte werden eigentlich vollkommen auf Rationalität reduziert. Es wird das, was abstrakt ist, festgehalten, die allgemeinen Begriffe, die allgemeinen Zusammenhänge und das natürlich notwendig immer unter Abstraktion vom bloß Besonderen. Und genau darin passt dieses Denken, und ich würde auch sagen, entspringt dieses Denken, natürlich einer Gesellschaft, die das ständig macht. Also die ständig verschiedene Sachen einander gleich macht, also verschiedene Arbeiten, verschiedene Arbeitsprodukte im Tausch einander gleich macht, die verschiedene Situationen auf ihre Zweckmäßigkeit für anderes reduziert, an verschiedenen Dingen immer nur das festhält, was zu ihrer Benutzung notwendig ist. Also genau darin entspricht natürlich dieses Denken beim Gegenstandpunkt der Realität, mit denen sie sich befassen. Und deswegen würde ich auch sagen, sind sie auch durchaus dazu in der Lage, vieles an dieser Gesellschaft korrekt zu erkennen. Also das, was es an Analysen beim Gegenstandpunkt zu Lohnkampf gibt, zu Staat, zu Wahlen, zu Demokratie und so weiter, das trifft schon immer was an der Sache. Weil halt die Abstraktionen, die der Gegenstandpunkt da festhält, die logischen Zusammenhänge, gar nicht nur einfach was rein Gedankliches sind, was sie in die Sachen hineinlegen, sondern schon in der Objektivität selbst existieren. Also schon in der Wirklichkeit werden die Abstraktionen geltend gemacht und sowas. Und auch, ich würde sagen, auch in der Naturwissenschaft haben Abstraktionen und rationale Zusammenhänge durchaus eine gewisse Legitimität. Weil also zum Beispiel sowas wie Schwerkraft, Schwerkraft ist selbst auch schon, sozusagen macht sich auch abstrakt geltend. Also die Schwerkraft fragt auch nicht danach, was das für ein konkretes Objekt ist, was da angezogen wird, sondern da kommt es halt auf die Masse an. Und sozusagen erstmal gleichgültig gegen den Rest. Und da würde ich sagen, ist dann auch eine gedankliche Abstraktion, die das, diesen Zusammenhang der Wirklichkeit fasst, durchaus angebracht. Und das logisch übergreifend, das Allgemeine an Vernunft und an Rationalität, da drin steckt natürlich auch die Möglichkeit, sich mit anderen Leuten zu verständigen. Also anderen Leuten das irgendwie zu erklären, was man selbst denkt, und zu besprechen, ob man das nun richtig oder falsch findet. Also damit ja auch die Möglichkeit, mit anderen Leuten zusammen vernünftig die Gesellschaft zu organisieren und zu planen. Und insofern, also insofern hat oder muss rationales Denken schon auch immer einen gewissen Platz haben. Gleichzeitig, wenn man es so handhabt wie der Gegenstandpunkt, also dass man es einfach als Natürliches setzt, als etwas, was nicht geworden ist, und die ganze Objektivität auf das Prinzip von Rationalität reduziert, ohne es zurückzunehmen, dann überdauert halt genau in diesem Denken auch die Härte eigentlich der Gesellschaft, die sie abschaffen wollen. Die Härte dieser Gesellschaft gegen halt das bloß Individuelle, das bloß Konkrete. Und dass man äußere Objekte nur auf das reduziert, was an ihnen rational fassbar ist, das ist auch nicht was, was dem Subjekt äußerlich bleibt, wie es sich der Gegenstandpunkt vorstellen würde. Also, dass man als Subjekt was ist, was von den Objekten in der äußeren Welt vollkommen abgetrennt ist. Sondern so wie das Objekt ein Subjekt braucht, das es wahrnimmt und das es als Objekt, als sein Gegenüber erst konstituiert, so lässt sich auch das Subjekt nicht ohne Objekte denken. Also einmal entwickelt sich überhaupt erst jedes Subjekt an Objekten, sozusagen von denen es sich überhaupt erst als Subjekt abtrennt und in denen es seine ersten prägenden Erfahrungen macht, also insbesondere an der Mutter und am Vater oder an anderen Bezugspersonen. Und aber auch das, was das Subjekt dann später, also dann im jeweiligen Hier und Jetzt ist, ist es immer in Bezug auf Objekte. Also das Subjekt immer als das sich Beziehende, das Wahrnehmende, das Wünschende, was insofern immer auf Objekte verwiesen bleibt. Und ja gerade eigentlich, sozusagen das Subjekt ist ja eigentlich gerade die Verwiesenheit auf äußere Objekte. Damit liegt dann halt aber auch der Reichtum des Subjektes einmal in den vergangenen Erfahrungen, die es an Objekten, dass es an Objekten gemacht hat, und andererseits aber auch ganz stark an der Möglichkeit des Subjektes, neue Erfahrungen an Objekten zu machen, also sich auf andere Objekte einzulassen, sich an die zu binden und tatsächlich auch nicht nur sich selbst in den Objekten immer wieder zu sehen, sondern sich auch auf die Objekte als das Fremde, das Andere einzulassen und neue Erfahrungen an ihnen zu machen. Das rationale Subjekt, das aber an den Objekten nur das gelten lässt, was rational ist, also was seinem eigenen Prinzip genügt, ist dazu überhaupt nicht mehr in der Lage, was Neues zu erfahren, sondern es kann immer nur das erfahren, was den eigenen Prinzipien genügt. Und damit sind gar keine qualitativ neuen Erfahrungen, auch keine qualitativ neuen Gedanken möglich, weil einfach nichts mehr von außen an das Subjekt herankommt. Ja, sozusagen auf Gedanken bezogen, man kennt diesen Spruch, mach mal ein Argument draus. Das ist genau, das ist die Verpflichtung von allem, was von außen kommt, auf das eigene Prinzip und die nicht zur Kenntnisnahme von allem, was dem entgegen ist. Und damit in seiner gedanklichen Verfügung, in seiner Erkenntnis der Welt als Rationales, verarmt gleichsam das Subjekt. Es schrumpft zum Punkt der urteilenden Vernunft, der sich auf alles Äußere beziehen kann, das alles durchblicken kann, aber gleichzeitig davon abgetrennt ist. Und nichts von außen kommt mehr an es heran. Und damit durch das Nichts Neues ermöglicht ist, ist auch keine Entwicklung mehr denkbar. Also es erstarrt immer schon in dem, was ist. Beim Gegenstandpunkt gibt es dann neben der Verfügung über die äußere Welt natürlich auch noch die Verfügung über die innere Welt, von der zu Anfang die Rede war. Für die Interessen und für die Zwecke gilt eigentlich in gewissermaßen das Gleiche wie für die Objekte, also auch die Interessen, die Zwecke, die setzt sich das Subjekt, also die setzt man frei. Das meint was anderes, als dass man das ist. Also wenn man etwas frei setzen kann, dann muss man gleichzeitig unterschieden sein. Dann kann das, was das Subjekt ist, nicht identisch sein mit dem, was das Subjekt sich da als Zwecke oder als Interessen setzt, sondern dann ist das eigentlich was Äußeres, was auch genauso gut, umso mehr, wenn das frei ist, auch jederzeit wieder geändert werden könnte und man sich etwas anderes wünschen, sich auf anderes beziehen könnte. Und genauso wie das natürlich für die Interessen gilt, wird das dann natürlich auch für die Befriedigungsakte, das Zitat kam ja schon mal, jeder Zweck befriedigt nur das Interesse oder Bedürfnis, dem er sich eben verdankt. Und all die Bedürfnisse, die es auf einen größeren Zusammenhang abgesehen haben, also sowas wie das Bedürfnis nach Glück oder das Bedürfnis nach Sinn, ist ja dann Gegenstandpunkt, fällt ja unter Philosophie und ist damit verkehrt. Auch das, was dem Subjekt nicht äußerlich bleiben kann, also das Leiden an der eigenen Austauschbarkeit, die Erfahrung von Kälte, die Erfahrung von Vermittlung, ist alles nicht rational und wird nicht als Interesse gelten gelassen. Das, was übrig bleibt beim Gegenstandpunkt, ist im Grunde die Forderung nach mehr äußerlichen und voneinander isolierten Befriedigungsakten. Und diese Interessen, die werden dann seltsamerweise oftmals sehr unkritisch und ohne Prüfung einfach gelten gelassen. Was ja auch gewissermaßen, ist es ja konsequent, wenn das Resultat des freien Willens ist, dann ist es ja auch frei, also was soll man daran kritisieren, dann ist es halt so, wie es ist. Und da ist dann der Gegenstandpunkt ja auch dazu in der Lage, also da zeigt er ja auch auf, wie die Interessen der Leute, die Bedürfnisse, wenn die Zwecke von Staat und Kapital gelten, wie diese Interessen, also das bloß Besondere, kann man ja sagen, gegenüber dem Allgemeinen unter die Räder kommt. Aber halt schon darin, dass sie das halt einfach unreflektiert gelten lassen, steckt halt auch drin, dass sie die Interessen so hinnehmen, wie sie sind. Und ja eigentlich sozusagen, dadurch, dass sie ja sagen, die sind frei in einer anderen Form, als dass Leute so ja auch von sich selbst behaupten würden, was sie so für Interessen haben und wie sie sich die gesetzt haben. Und darin bleibt halt gleichzeitig unreflektiert die ganze Verarmung und Gewalt kapitalistisch hergestellt, der Subjekte gegen sich, aber ja auch gegen andere bestehen, wird in der Theorie absolut gesetzt und ja damit auch verewigt. Also sozusagen gegen andere meint, sowas wie, dass man andere als Mittel dafür benutzt, also sich von anderen abtrennt, die als Mittel für die eigenen Interessen benutzt, woran der Gegenstandpunkt auch keine Kritik hat, sondern was ja auch immer verteidigt als. Also so ist es ja rationalermaßen. Und damit bleibt eigentlich beim Gegenstandpunkt der Ausgangspunkt von Kritik, also die Interessen, die freigesetzten Interessen, bleibt gesellschaftlich bedingt. Und auch das Mittel der Kritik, also die Rationalität, bleibt gesellschaftlich bedingt und steckt der gesellschaftliche Zwang und die gesellschaftliche Härte drin. Und das ist auch erstmal bei jeder Kritik in der bestehenden Gesellschaft, gibt es das erstmal als Notwendigkeit, dass man natürlich von dem ausgeht, wie es ist, also dass man von den Interessen ausgeht, die Menschen heute haben und mit von dem eigenen Denken, das man sich nun mal gesellschaftlich bedingt angeeignet hat. Also anders geht es ja auch nicht. Es gibt ja irgendwie nicht das andere, was jenseits dieser Gesellschaft liegt. Gleichzeitig, wenn man darauf halt nicht reflektiert, dass das, dass die Kritik, das Erkennen, dass das man als Interessen hat, auch wieder gesellschaftlich bedingt ist, dann überdauert halt da drin gleichzeitig das Prinzip dieser Gesellschaft, aus der man eigentlich entkommen will. Und was ich dem entgegenstellen würde, was ich für ein vernünftigen Umgang damit halten würde, wäre, sich darauf zu besinnen, dass das Subjekt und das Objekt nicht in rationalen und abstrakten Bestimmungen aufgehen, also dass auf Subjekt bezogen Triebe und Wünsche überhaupt erstmal der Ursprung sind von Denken und auch Denken und Wille immer auf Wünsche und Triebe verwiesen bleibt und in ihnen seinen Zweck hat. Und das Denken als Denken von etwas immer auf etwas verweist, also auf Objekte, die dem Denken vorgelagert und damit auch fremd sind. Und dass nicht alles am Subjekt und am Objekt rational ist und darin aufgeht, dass es auch ein Fehler ist, könnte man daran merken, wenn man ausgehend von den eigenen Erfahrungen und den Gedanken, die so weit treibt, bis sich in ihnen das, was nicht in Rationalität aufgeht, als Widerspruch anzeigt. Und das meine ich ja an verschiedenen Stellen heute probiert zu haben. Der Gegenstandpunkt entledigt sich also in seinem Denken tendenziell, muss man sagen, sowohl des Zwecks des eigenen Denkens als auch der Objekte, die er denkt. Und dem entgegen, wenn man dem entgegen die Parteinahme für das unterdrückte Besondere kann auch nicht einfach heißen, dass man blind im Objekt aufgeht oder sich blind der Irrationalität verschreibt. Also der Peter Decker fragt zum Beispiel an die kritische Theorie, soll man denn in die Natur einen Baumgott hineinlesen? Das kann es, glaube ich, nicht heißen, weil ohne die Leistung und auch die ordnende Leistung des Subjektes in der Wahrnehmung überhaupt nicht sowas wie Erkenntnis, Wahrnehmung überhaupt und auch Erinnerung möglich ist. Also das Subjekt muss überhaupt erstmal immer auch etwas von sich in die Objekte hineinlegen, muss die Welt in sich selbst nochmal aufrichten und dabei auch immer zusammenfassen, verschiedene Sachen unterscheiden, gedankliche Zusammenhänge herstellen, also sozusagen erst darin liegt überhaupt die Möglichkeit, etwas von den Objekten zu haben. Also die Kluft, die halt tatsächlich zwischen Subjekt und Objekt herrscht, auch ein Stück weit zu überbrücken. Also ohne die Tätigkeit des Subjektes ist das überhaupt nicht zu denken. Aber diese eigene Tätigkeit des Subjektes, die müsste eben auch reflektiert werden, dass das Werk des Subjektes ist. Und in dieser Reflexion müsste man sich daran erinnern, dass das Objekt immer noch das Fremde ist, was nicht einfach Subjekt, nicht einfach Denken ist. Und darin, in dieser Reflexion, würde die Möglichkeit liegen, sich auf das Objekt als das Fremde wirklich einzulassen, als Subjekt sich daran zu erfreuen und als Subjekt daran zu wachsen. Und das müsste ja eigentlich, und darum geht es ja dem Gegenstandpunkt auch, im Interesse auch des Subjektes liegen. Oder gerade im Interesse des Subjektes. Und das ist das eigentliche Schlusswort. Ich würde aber noch kurz einen Exkurs anhängen. Ich weiß, es ist schon zeitlich etwas fortgeschritten. Aber es ist auch nicht lange und ich halte es für relativ anschaulich für etwas, was ich gerade eben gesagt habe und was vielleicht dadurch nochmal plastischer wird. Also gut, eben ging es ja eher so darum, wie in Rationalität eine gewisse Härte drinne steckt, die sich auch gegen die Zwecke von Denken und gegen die Objekte von Denken kehrt. Und jetzt soll es nochmal am Beispiel der Moralkritik darum gehen, dass das tatsächlich so weit geht, dass es auch problematisch wird oder widersprüchlich wird für das Verständnis von Kritik beim Gegenstandpunkt überhaupt. Der Gegenstandpunkt begreift moralische Ideale als etwas, was nicht empirisch ist, was nicht in der Wirklichkeit gegeben ist, also als etwas, das man idealistisch an die Wirklichkeit anlegt und damit einfach als, Zitat, Unsinn. Und es geht in der Kritik des Gegenstandpunktes nicht darum, auszugehen von, Zitat, gar nicht existenten allgemeinen Interessen, Werten und Idealen. Und damit hat der Gegenstandpunkt erstmal auch recht. Also vor einer rationalen Prüfung ist erstmal jede Moral wirklich irrational, ist unsinnig. Also eine Moral ist weder nützlich für die eigenen Interessen, also lässt sich weder aus den eigenen Interessen ableiten, noch lässt sie sich aus der Vernunft selbst ableiten. Also es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, warum man andere Menschen nicht quälen und nicht ermorden soll. Der Ausgangspunkt, der beim Gegenstandpunkt zurückbleibt für Kritik, ist damit immer das eigene Interesse, von dem man ausgeht. Ein Zitat: Kritik besteht darin, die begriffene Sache am Interesse zu messen. Also, man hat ein Interesse, man merkt, dass das geschädigt wird, man schaut in der Welt, woran liegt das, dass das Interesse geschädigt wird, man erkennt, woran es liegt und dann macht man etwas dagegen. Zitat: Das Erfolgsargument ist das gemeinste in der ganzen Geschichte der Arbeiterbewegung. Verlieren, nachgeben müssen, ist etwas ganz anderes als Recht oder Unrecht haben. Also der Gegenstandpunkt geht aus von eigenen Interessen und dann das, was man macht und das, wogegen man sich richtet, liegt daran, was für Urteile man hat. Darüber, wo die Schädigung herkommt. Also es geht darum, ob man Recht hat und nicht darum, ob das nun gerade Erfolg hat oder ob das funktional ist, das, was man macht. Und das ist aber ein ganz komisches Verhältnis von Zweck und Mittel, was der Gegenstandpunkt damit aufmacht. Weil wenn es einem eigentlich um die eigenen Interessen gehen würde, dann müsste man sich doch gerade fragen, ja, was ist denn ein funktionales Mittel dafür? Was funktioniert denn, damit ich meine eigenen Interessen durchsetzen kann und nicht, was ist richtig, um die Schädigung, die ich erfahre, abzuschaffen? Also auch wenn das Urteil, ja, dass es mir so schlecht geht, das kommt aus dem Lohnarbeitsverhältnis und so, wenn das richtig ist als Urteil, ist es überhaupt nicht funktional, wenn es einem um die eigenen Interessen geht, dagegen was zu machen. Also Richtigkeit und Funktionalität fällt bei der Kritik des Gegenstandpunktes komplett auseinander und gleichzeitig halten sie mal an der Richtigkeit als Maßstab fest. Wobei, wenn es ihnen wirklich um eigene Interessen gehen würde, würde ich sagen, müssten sie halt eher schauen, wie sie in dieser Gesellschaft das Beste für sich rausholen und da einigermaßen gut zurechtkommen. Überhaupt ist es so, dass Kapitalismuskritik gar nicht sinnvoll zu betreiben ist, wenn es um die eigenen Interessen geht. Also die Richtigkeit, wo kommt das Leiden her, dagegen was zu machen, das macht nur Sinn, wenn es einem aus der eigenen Schädigung heraus, aus dem eigenen Leiden heraus, auch um andere Leute geht, die das aufgrund der gleichen Ursachen und in ähnlicher Weise auch erfahren. Also im Grunde, wenn ein moralischer Impuls zu den eigenen Interessen hinzutritt. Und dieser moralische Impuls, der muss auch beim Gegenstand vorhanden sein. Sonst würde ich einfach sagen, würden Sie das nicht machen, würden Sie nicht so viel Zeit, so viel Aufwand und ja auch geschichtlich einige Nachteile, die sich für Sie aus dieser Art von Kritik ergeben haben, würden Sie die nicht so weiter betreiben. Aber die moralischen Impulse, die durchaus auch da sind und sich in Ihrem Engagement zeigen, müssen als nicht rational, als nicht mit der Theorie vereinbar abgewehrt werden. Und hier wehrt sich die Rationalität, die ja eigentlich Mittel sein sollte zur Befriedigung der eigenen Interessen und der eigenen Zwecke, verkehrt sich hier gegen ihren eigenen Zweck, also den moralischen Impuls. Und damit wird aber die Rationalität selbst irrational, weil sie sich gar nicht mehr vernünftigermaßen auf einen Zweck beziehen kann. Also sozusagen vernünftig ist sie nur, wenn sie sich an etwas anderem als vernünftig erweist. Aber gegen dieses andere kehrt sie sich und das leugnet sie. Da geht sie gegen an als das Nicht-Rationale. Und sozusagen, wenn man uneingeschränkt rational ist, dann ist das auch konsequent. Also sobald sich sowas wie Moral auf Argumentieren einlässt und auf Argumente, allgemeingültige Argumente verpflichtet, ist sie verloren. Also sozusagen, dagegen kann sie nicht bestehen. Gleichzeitig, wenn Rationalität diesen Schritt macht, untergräbt sie damit halt auch ihre eigene Vernünftigkeit. Und deswegen, würde ich sagen, müsste man an der Stelle aus einer rationalen Reflexion heraus die Rationalität an der Stelle zurücknehmen. Und damit bin ich wirklich am Ende.